بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم الله سأل بام مسلم هاتسجن الله زيجن هاي بام هاتسجكايد أن بروفيد محمد صلى الله عليه وسلم إش بتصوير إس كان جوت كيف أصل الله إش بتصوير إس محمد الله سينا ونزين جزنت إست. Liebe Geschwister, möge Allah سبحانه وتعالى euch belohnen dafür, dass ihr gekommen seid. Möge Allah سبحانه وتعالى euch segnen. Wir werden inshallah ta'ala heute den 21. Unterricht halten in Bezug auf den Glauben an die Namen und Eigenschaften Allahs subhanahu wa ta'ala. Und das ist auch der letzte Unterricht inshallah ta'ala in dieser Unterrichtsreihe. Und wir widmen uns heute inshallah dem letzten Kapitel, unabhängig vom Nachwort, und zwar dem 37. Kapitel. Und dieses 37. Kapitel trägt den folgenden Titel: Grundsätze, die Namen und Eigenschaften betreffend. Und in diesem Kapitel werden wir natürlich auch ein paar neue Informationen erfahren, inshallah ta'ala. Aber es ist sozusagen eine mehr oder weniger Zusammenfassung des Umgangs mit den Namen und Eigenschaften Allahs subhanahu wa ta'ala. Insofern, wenn man diese Grundsätze, die der Gelehrte hier in 22 Grundsätzen aufgelistet hat, wenn man diese verstanden hat, weiß man, wie man mit dieser Thematik umgeht. Und gleichzeitig ist es sozusagen, wie gesagt, eine Art Zusammenfassung dieses Themas. Der Autor sagt, wir lesen wie gewohnt das vor, was der Autor gesagt hat, und kommentieren es inshallah ta'ala gelegentlich bei Bedarf. Das Wissen um die Grundsätze und ihre gründliche Beherrschung gehört zu den wichtigsten und hinsichtlich des Nutzens zu den bedeutendsten Wissensgebieten. Da es das Auswendiglernen der Namen und Eigenschaften erleichtert und eine Einteilung derselben ermöglicht. Und ihr wisst ja auch, dass die Namen und Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala, niemand kennt sie alle außer Allah azza wa jal. Und wer ist derjenige, der behauptet, dass er alle gefunden hat in allen im Koran und in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, alle auflisten kann? Insofern, du wirst, wenn du dich mit so einem Thema beschäftigst, dich mit einigen der Namen Allah subhanahu wa ta'ala beschäftigen und lernen, wie du damit umgehst. Und dann sagt dir der Gelehrte, und genauso verfährst du mit allen anderen Namen und Eigenschaften Allahs subhanahu wa ta'ala. Deswegen sind diese Grundsätze so entscheidend. Er sagt, diese Grundsätze gleichen den Wurzeln einer Pflanze oder eines Baumes, der keine Festigkeit besitzt, außer durch diese Wurzeln. Auf den Wurzeln gründen die Äste, und die Äste gewinnen Festigkeit und Stärke durch die Wurzeln. Ebenso festigen die Grundsätze das Wissen, und daher auch rührt die Sorge der Gelehrten um die Festlegung der Grundsätze. Stell dir mal vor, man würde dir beibringen, du sollst glauben, dass Allah subhanahu wa ta'ala al-alim ist. Und du sollst glauben, was das bedeutet, und zwar, dass er alles weiß subhanahu wa ta'ala. Und so weiter und so fort. Man bringt dir den Glauben über diesen einen Namen bei. Aber man sagt dir nicht, was die Grundsätze sind, die diesem Glauben zugrunde liegen. Wenn man dir das nicht beibringt, dann ist dein Iman an diesen Namen Allah subhanahu wa ta'ala nicht so stark, wie zum Beispiel, wenn eine Person weiß, warum sie an den Namen Al-Alim glaubt und wieso sie auf genau diese Art und Weise an den Namen Al-Alim glaubt. Das heißt, wenn jemand kommt jetzt von einer anderen Sekte oder Aqidah-Schule oder was auch immer und versucht, dich von diesem Glauben abzubringen, dann ist es sehr einfach, weil dein Iman hat keine Wurzeln im Boden. Da kann er diesen Ast oder was auch immer einfach wegnehmen. Aber wenn dein Glaube fest verankert ist und ein Ast zeigt auf eine Ayah und der nächste Ast zeigt auf einen Hadith und der nächste Ast zeigt auf einen anderen Hadith und der nächste Ast zeigt auf eine logische, gesunde, vom Koran abgeleitete Regel und so weiter und so fort, dann natürlich kann man diesen Ast nicht so einfach aus dem Boden herausreißen. Zu den wichtigsten Grundsätzen oder Grundlagen der Namen-Eigenschaften betreffend gehören: Nummer 1, was für die Eigenschaften gilt, gilt auch für das Wesen. Was für die Eigenschaften gilt, gilt auch für das Wesen. Erklärung: Nichts ist ihm subhanahu wa ta'ala gleich. Weder hinsichtlich seines Wesens, noch hinsichtlich seiner Eigenschaften, noch hinsichtlich seines Tuns. Das heißt also, wenn du liest im Koran, وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدْ, niemals ist ihm jemals gleich, oder لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ, nichts ist ihm gleich, dann ist diese Ayah, bezieht sich auf Allah Azza wa Jal. طيب, wenn wir über Allah sprechen, was meinen wir? Wir meinen unseren Herrn Subhanahu wa Ta'ala, der ein Wesen ist und Namen und Eigenschaften besitzt. Das ist, was wir über Allah Subhanahu wa Ta'ala wissen, grundsätzlich, wenn wir über ihn Subhanahu wa Ta'ala selbst sprechen. Er hat ein Wesen, daran glauben wir, weil Allah im Koran darauf hingewiesen hat, Nafs. Und er Subhanahu wa Ta'ala hat Namen und Eigenschaften, die er sich selbst im Koran zugeschrieben hat, Subhanahu wa Ta'ala. Also, wenn wir sagen, Allah, nichts ist ihm gleich, dann bezieht sich diese Aussage ihm sowohl auf sein Wesen, als auch auf seinen Namen, als auch auf seine Eigenschaften, als auch auf seine Handlungen, denn seine Handlungen sind, gehören zu seinen Eigenschaften, Subhanahu wa Ta'ala. Und deswegen die Regel, die wir hier aussprechen, wer die verstanden hat, kann gegen jede Gruppe der Mu'awwilah, das heißt diejenigen, die Ta'wil machen, diejenigen, die Deutung vornehmen, ohne Beweise, das ist damit gemeint, die verbotene und verdammte Version des Ta'wil. Wer diese Regel verstanden hat, der kann gegen jeden von ihnen argumentieren. Warum, werden wir jetzt sehen? Wenn Allah ein tatsächliches Wesen eigen ist, das keinem anderen Wesen in irgendeiner Weise ähnelt, so sind auch die durch Koran und Sunna bestätigten Eigenschaften, tatsächliche Eigenschaften, die anderen Eigenschaften in keinster Weise gleichen. Darum sind Aussagen über das Wesen Allahs ebenso Aussagen über die Eigenschaften Allahs, Subhanahu wa Ta'ala. Das ist ein wesentlicher Grundsatz, der jenen entgegengehalten wird, die die Eigenschaften leugnen, das Wesen aber bestätigen. Wenn zum Beispiel jemand sagt, er bestätige die Eigenschaften nicht, denn eine solche Bestätigung bedeutet, Allah mit seiner Schöpfung zu vergleichen. Nochmal, jemand sagt zu dir, ich glaube nicht an die Eigenschaft des Lachens bei Allah. Zum Beispiel der Prophet hat erwähnt im Hadith authentisch, dass Allah subhanahu wa ta'ala manche seiner Geschöpfe anlacht. Und wenn jemand jetzt sagt, ich glaube nicht an diese Eigenschaft des Lachens, weil Lachen eine Eigenschaft eines Menschen ist, dann sagen wir zu ihm, glaubst du, dass Allah ein Wesen hat? Er wird sagen, ja. Und du kannst ihn auch fragen, glaubst du, dass Allah subhanahu wa ta'ala alles hören kann? Beziehungsweise, genauer gesagt, dass er der Hörende ist, dass er hören kann? Er wird sagen, ja. Dann fragen wir ihn, wieso glaubst du, dass er hören kann, aber glaubst nicht, dass er lacht, obwohl der Prophet sallallahu alaihi wa sallam derselbe ist, der uns beides mitgeteilt hat? Und wieso hast du einen Unterschied gemacht zwischen der einen Eigenschaft und der anderen Eigenschaft? Jeder glaubt an ein Wesen. Jeder glaubt an ein Wesen. Allah subhanahu wa ta'ala ist ein Wesen. Wir Menschen auch ein Wesen sind. Aber trotzdem glauben wir nicht an Gleichsetzung, an Tamthil. Wieso machst du das in Bezug auf sein Wesen? Aber wenn es dann heißt, die Hand Allahs oder die Augen Allahs, da plötzlich schreckst du zurück. Ist doch das Gleiche. Also die gleiche Gefahr besteht auch beim Wesen, dass du sagst, Allah ist ein Wesen, der Mensch ist ein Wesen, und jetzt besteht die Gefahr, dass man sagt, Allah ist genauso wie ein Mensch, weil beides ist ein Wesen. Sagen wir, nein, Allah ist ein anderes Wesen als der Mensch, und genauso Allah subhanahu wa ta'ala lacht auf eine andere Weise als der Mensch, und Allah subhanahu wa ta'ala hört anders als der Mensch hört. Und wie gesagt, das, was du in Bezug auf das Wesen sagst, du Mu'awwil, oder Ash'ari, oder Mu'tazili, oder allgemein Scholastiker, die diese Ta'wil anwenden, wir sagen, das, was du über das Wesen sagst, sag es auch über seine Eigenschaften, und du hast kein Argument, die eine Sache zu glauben und die andere Sache zu verleugnen. Das ist der erste Grundsatz, den man, wie gesagt, mit vielen Beispielen noch untermauern kann, aber das sollte genügen, wenn man ihn verstanden hat, inshallah ta'ala. Aber machen wir vielleicht ein zweites Beispiel, die Asha'ira, die Anhänger von Abul Hasan al-Ash'ari in seiner zweiten Phase seines Lebens, sie haben 7 abstrakte Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala zugeschrieben, und die anderen haben sie uminterpretiert, das heißt gedeutet. Dann fragen wir sie, warum machst du das genau bei diesen sieben? Und warum machst du das nicht auch bei allen anderen? Und schon haben wir sie ertappt dabei, dass sie inkonsequent sind. Und deswegen haben auch die anderen Gruppen wie die Jahmiya sind eine Gruppe, die alle Eigenschaften Allahs geleugnet haben. Alle. Und die haben gesagt zu den Asha'ira, warum seid ihr nicht so konsequent wie wir? Wir sind konsequenter. Wir glauben an keine. Ihr glaubt an keine außer sieben. Auch diese sieben macht sie weg. Ja? Weil warum die sieben? Deswegen, natürlich ist das bei ihnen gegründet auf ihren Verstand, ihre Vernunft, aber die anderen haben auch einen Verstand, auch Vernunft und sind zu einem anderen Ergebnis gekommen. Zweitens, ein zweiter Grundsatz, was für manche Eigenschaften gilt, gilt auch für andere Eigenschaften. Was für manche Eigenschaften gilt, gilt auch für andere Eigenschaften. Erklärung, Aussagen über einige der Eigenschaften, was Bestätigung und Ablehnung betrifft, sind ebenso Aussagen über den Rest der Eigenschaften. Dies ist ein Grundsatz, der sich an folgende Personengruppen richtet. Erstens, jene, die einige Eigenschaften bestätigen, andere aber leugnen. So wie manche etwa Leben, Wissen, Macht bestätigen, jedoch Liebe, Wohlwollen, Zorn ablehnen und diese als Metapher bezeichnen. Darauf habe ich gerade auch hingewiesen. Aber der zweite Grundsatz ist nicht genau der gleiche wie der erste. Weil der erste Grundsatz, haben wir gesagt, was für die Eigenschaften gilt, gilt auch für das Wesen, richtig? Und der zweite ist, was für manche Eigenschaften gilt, gilt auch für die anderen Eigenschaften. Das heißt also, wenn du glaubst, dass Allah Azza wa Jal hören kann, warum glaubst du dann nicht auch, dass er liebt? Obwohl er von beidem im Koran Karim gesprochen hat und deine Pflicht ist es als Muslim an beides zu glauben. Im ersten war der Unterschied zwischen seinem Wesen und seinen Eigenschaften und das zweite ist hier bei den Eigenschaften unter sich. Und natürlich ihre Argumente sind immer wieder die gleichen. Sie sagen, wie können wir Allah subhanahu wa ta'ala zuschreiben, dass er andere, liebt, wo das Lieben eine Eigenschaft eines Menschen ist. Und wir sagen, auch das Hören ist eine Eigenschaft eines Menschen, auch das Sehen ist eine Eigenschaft des Menschen, auch das Lebendigsein ist eine Eigenschaft des Menschen, Wissen zu haben ist auch eine Eigenschaft des Menschen. Dann sagt er, ja, aber langsam, Allah hört nicht und sieht nicht und weiß nicht, so wie die Menschen hören, sehen und wissen. Und wir sagen genau das Gleiche auch, er liebt nicht so, wie die Menschen lieben. Und schon sehen wir dem Problem aus dem Weg. Zweitens, ebenso ist dieser Grundsatz eine Erwiderung auf jene, die die Namen Allahs bestätigen, die Eigenschaften jedoch zurückweisen und sagen, er sei der Lebendige, aber ohne Leben, der Wissende, aber ohne Wissen und dergleichen. Das heißt, wir haben es hier mit zwei verschiedenen Gruppen von Aqidah-Schulen zu tun. Die erste Gruppe waren Mu'awwila. Das heißt, sie sagen, wir glauben an die sieben und die restlichen, wir leugnen sie nicht. Aber wir interpretieren sie um. Wir sagen, mit der Liebe ist die Belohnung gemeint, mit dem Zorn ist die Strafe gemeint, zum Beispiel. Die zweite Gruppe, die wir hier gegen die wir hier argumentieren können, mit diesem Grundsatz, ist die Mu'attila. Sie sagen, As-Sami' übersetzt heißt es zwar der Allhörende oder wortwörtlich eigentlich ist der Hörende. Nur im Deutschen fügen wir dieses All hinzu, um eine Unterscheidung zu machen. Sie sagen, Allah ist As-Sami', kein Problem, aber wir bestätigen nicht, dass er hören kann. Das heißt, sie glauben an das Wort, nicht aber an die Bedeutung, die diesem Wort zugrunde liegt. Und das ist natürlich fatal, weil das ist als würden wir an Buchstaben glauben, ohne dass sie irgendwelche Bedeutungen haben. Und dann würden wir nicht mehr daran glauben, dass Allah diesen Koran in arabischer Sprache abgesandt hat. Weil der Koran ist auf Arabisch und Sami' bedeutet, dass er hören kann. Und deswegen muss ich auch die Bedeutung des Wortes bestätigen. Das ist die zweite Gruppe, die Mu'attila, wie gesagt, die diese Sache verwirft. Drittens, Dieser Grundsatz ist auch eine Erwiderung auf all jene, die Namen und Eigenschaften leugnen und Allah überhaupt keine Namen und Eigenschaften zu erkennen, mit der Behauptung, dies sei eine Gleichsetzung mit dem Erschaffenen und das und auch das ist aufgrund des bisher Gesagten falsch. Also gibt es auch manche Leute, die noch extremer vorangegangen sind, die alle Namen und Eigenschaften Allahs geleugnet haben, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vor dem großen Irrtum bewahren. Der dritte Grundsatz, ein fundamentaler Grundsatz, er lautet, Namen und Eigenschaften Allahs gründen auf der Offenbarung. Namen und Eigenschaften Allahs gründen auf der Offenbarung. Das heißt, wenn du dich über die Namen und Eigenschaften Allahs unterhalten möchtest, wenn du Allah Azza wa Jalla irgendwas zuschreiben möchtest, dann bitte entweder eine Ayah oder einen Hadith, der sahih ist. Es gibt keine andere Möglichkeit. Ja? Im Gegensatz zu, also das heißt Quelle als Beweis versus als Argument, meine ich, nicht Quelle, sondern Argumente sind in diesem Fall diese zwei. Der Koran und die Offenbarung. In manchen Fällen haben wir auch gesagt, der Verstand. Denn wenn jemand die Schöpfung betrachtet, kommt er sowohl zum Entschluss, dass es Allah gibt, subhanahu wa ta'ala, und dass er ein einziger Gott ist, und dass er Wissen hat und Macht hat und so weiter. Ein paar Eigenschaften, man kommt auf sie. Aber grundsätzlich, wenn wir über Allah azza wa jalla sprechen und ihm etwas zuschreiben wollen an Namen und Eigenschaften, dann gründet das auf der Offenbarung. Bei den Namen ist es ausschließlich die Offenbarung. Das heißt, dem Verstand kommt keinerlei Rolle zu, wenn es darum geht, etwas zu schreiben. Wir haben gesagt, bei den Namen absolut und bei den Eigenschaften bedingt. Da aber ist es notwendig, sich an das zu halten, was Koran und Sunna diesbezüglich berichten, nicht mehr und nicht weniger. Denn dem Verstand ist es nicht möglich, das zu erfassen, was Allah Azza wa Jal an Namen und Eigenschaften gebührt. Und darum muss man sich an den Offenbarungstext halten. Allah sagte, subhanahu wa ta'ala, وَلَا تَقَفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ, und verfolge nicht das, wovon du kein Wissen hast. إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا, gewiss Gehör, Augenlicht und Herz, all diese, danach wird gefragt werden. Surah 17, Vers 36. Imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, sagte dazu, Allah wird durch nichts anderes beschrieben, außer so, wie er sich selbst beschrieb oder wie sein Gesandter ihn beschrieb. Koran und Hadith werden dabei nicht überschritten. Kommt also nochmal zur Erinnerung, kommt jemand zu dir und sagt dir eine Eigenschaft über Allah Azza wa Jal, die nicht im Koran vorkommt und nicht in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa sallam vorkommt. Zum Beispiel, ich finde jetzt ein Beispiel, jemand betrachtet die verschiedenen Farben und sagt, wer ist derjenige, der diese Farben alle gemacht hat? Allah Azza wa Jalla, richtig? Dann sagt er, Allah ist der Färber, zum Beispiel. Ja? Dann sagen wir, langsam, diese Eigenschaft unseres Wissens nach befindet sich weder im Koran noch in der authentischen Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Also sag weder, dass er diese Eigenschaft hat, noch sag, dass er diese Eigenschaft nicht hat. Sondern genauso wie Allah und sein Gesandter darüber geschwiegen haben, schweig du auch, denn die Sahaba haben auch darüber geschwiegen und sie sind die besten Menschen nach dem Propheten sallallahu alaihi wasallam dieser Ummah. Denn wie wir gesagt haben, es gibt drei Möglichkeiten, etwas über Allah azza wa jalla auszusagen. Entweder jemand hat Allah subhanahu wa ta'ala gesehen und das ist für uns unmöglich. Zweite Möglichkeit, jemand berichtet dir davon, der Allah gesehen hat. Das ist für uns auch unmöglich. Und die dritte Möglichkeit ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns selbst die Sache mitteilt. Und genau das ist das, was passiert ist. Deswegen macht es keinen Sinn, einen anderen Weg zu wählen. Eine Eigenschaft kann aufgrund eines Beweises durch Koran und Sunna auf drei Arten bestätigt sein. Erstens, die Bestätigung der Eigenschaft selbst, wie etwa im Fall der Macht, der Stärke, der Barmherzigkeit, des Zupackens, des Angesichtes oder der beiden Hände. Das heißt also, Allah sagt uns direkt, dass er die und die Eigenschaft hat. Okay? Die zweite Art, die Eigenschaft ist in einem Namen enthalten. Wie etwa der Name Al-Ghafur, der Vergebende. Die Vergebung, also genauso wie etwa der Name Al-Ghafur die Vergebung in sich schließt und As-Sami' das Hören und dergleichen. Also die Schlussfolgerung von einem Namen auf eine Eigenschaft. Die dritte Art, die Bestätigung eines Tuns oder die Beschreibung desselben weisen auf die Eigenschaft hin. Wie das sich Erheben über den Thron, das Herabsteigen zum Himmel der Erde oder das Kommen am Tag der Auferstehung, um zwischen den Menschen zu entscheiden. Das heißt, aus der Handlung kannst du Allah subhanahu wa ta'ala diese als Eigenschaft zuschreiben und sagt, zu seinen Eigenschaften gehört, dass er sich erheben kann, wann er will, dass er kommen kann, wohin er will, dass er subhanahu wa ta'ala herabsteigt zum untersten Himmel, wie er will, dass er subhanahu wa ta'ala. Diese Eigenschaften kannst du ihm zuschreiben, weil die erkennst du, kannst du ableiten aus den Handlungen. Anderes Beispiel, als Musa a.s. einen Menschen getötet hatte, sagte er a.s. das ist in Surah Al-Qasas, inni qataltu minhum nafsan fa'akhafa, andere Stelle, aber er sagte faghfirli, das heißt so verzeih mir. Er sagte, ich habe einen Menschen getötet, so verzeih mir. Dann sagte Allah subhanahu wa ta'ala faghfara lah. Daraufhin hat Allah ihm verziehen. Also, welche Eigenschaft können wir ableiten aus dieser Handlung Allah subhanahu wa ta'ala, dass er zweifellos vergebend ist, subhanahu wa ta'ala, dass er die Sünden vergibt. Also, können wir aus einer Handlung auch Eigenschaften ableiten. Und sobald jemand mehr über Allah sagt, als im Koran steht oder in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dann spricht er ohne Wissen und das ist das Gefährliche. Das heißt, er bewegt sich in einem Bereich, der richtig sein kann, aber oder auch falsch sein kann. Und kann sein, er ist richtig, weil es doch irgendwo geschrieben steht und dass er es wusste. Und das kann falsch sein, weil er eine falsche Schlussfolgerung gemacht hat, wie die ganzen verschiedenen Sekten auch verschiedene Schlussfolgerungen, falsche Schlussfolgerungen gemacht haben. Der Grund dafür ist, dass ein dreifacher Mangel hier vorhanden ist, wenn man also etwas sagt ohne einen Beweis. Erstens, es ist dem Verstand nicht möglich, das zu begreifen, was Allah an Namen und Eigenschaften gebührt. Denn wie wir nachher sehen werden bei einem Grundsatz, bei Allah subhanahu wa ta'ala, er hat von einer Sorte Namen, die möglich wären, die schönsten davon. Er sagt ja, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. Das heißt, er hat nicht nur Namen, sondern sie sind gleichzeitig inhaltlich betrachtet, das, was sie aussagen, die schönsten davon. Wir werden das gleich sehen. Man hätte, wer es inhaltlich gesehen hätte, hätte Allah subhanahu wa ta'ala sich bei manchen Eigenschaften auch andere Namen geben können. Aber er hat sich die schönsten, ihm gebühren die schönsten, subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Darum muss man sich an den Offenbarungstext halten, denn es kann ja sein, dass du Allah dann irgendeine Eigenschaft oder einen Namen zuschreibst, der zwar inhaltlich mehr oder weniger korrekt ist, aber er ist kein schöner Name. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte nämlich, لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. Den dir gebührenden Lobpreis kann ich nicht aufzählen, du bist, wie du dich selbst gepriesen hast. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam lobt Allah azza wa jal. Aber er sagt, oh Allah, ich kann dich nicht so loben, wie man dich normalerweise loben müsste. Deswegen, wie soll ich dich loben? Ich lobe dich, indem ich sage, ich lobe dich so, wie du dich selbst lobst. Das ist die beste Art und Weise. Ich lobe dich so, wie du dich selbst beschrieben hast. Das ist in einem kurzen Satz ist gerade, wenn du sagst, du willst Dua machen und du weißt jetzt nicht, welche Art von Dua du sprechen sollst. Natürlich schade, aber du könntest zum Beispiel sagen, oh Allah, ich bitte dich um all das Gute, worum dich auch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gebeten hat. Und ich suche Zuflucht bei dir vor all dem Schlechten, vor dem auch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Zuflucht gesucht hat. In dem Moment hast du vor all diesen Dingen Zuflucht gesucht. Und der Beweis, dass sowas gilt, ist natürlich auch der Hadith, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam gelobt hat, Allah gelobt hat, Subhanallah wa bihamdihi, das heißt, gepriesen sei Allah und sein ist das Lob, adada khalqihi, das heißt, so oft wie es Geschöpfe gibt, Allahu Akbar, so oft wie es Geschöpfe gibt, ja. Und der Hadith geht noch weiter, aber wie gesagt, das ist eine Abkürzung, wenig Worte und riesengroße Belohnung. Der zweite Grund, warum so etwas unhaltbar ist, Allah sagte, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ. Das heißt, und verfolge nicht das, wovon du kein Wissen hast. Verfolge nicht meint, nicht den Spuren zu folgen, und darum wird er nur durch das beschrieben, durch das er sich selbst beschrieb, oder sein Prophet, sallallahu alaihi wasallam. Das heißt also, jemand, der redet ohne Wissen, hat quasi die Grenzen überschritten und ohne Wissen gesprochen. Drittens, Allah mit Namen zu benennen, die er sich selbst nicht gab, oder das abzulehnen, womit er sich selbst benannte, ist ein Verrat des Menschen, den Allah damit beauftragte, seine Mitteilung zu bestätigen und an das zu glauben, was auf seinen Gesandten herabgesandt wurde. Und auch subhanallah, wenn wir logisch darüber nachdenken, und Allah hat uns den Verstand auch gegeben, wir wollen dadurch nicht Allah Namen zuschreiben, sondern wir wollen dadurch verstehen, was Allah uns gesagt hat. Und wenn wir verstanden haben, dass wir über Allah, also über Al-Batin sprechen, Al-Batin ist der Verborgene, subhanahu wa ta'ala, dann erwarten wir von uns, dass er uns mitteilt, wie wir ihn lobpreisen sollen, denn wir haben ihn ja nie gesehen. Er sagt zu uns, betet mich an, lobpreist mich. Wir sagen, okay, wie sollen wir es machen? Er sagt dir, durch diesen Namen, durch diesen Namen, durch diesen Namen, durch diese Eigenschaft. Wunderbar. Und jetzt kommt jemand auf die Idee und nimmt andere Sachen, als die im Koran erwähnt sind. Das ist sicherlich gehört sicherlich nicht zur Verherrlichung Allah subhanahu wa ta'ala. Vierter Grundsatz. Alle Namen Allahs sind schön. Alle Namen Allahs sind schön. Die Namen, mit denen sich Allah selbst benannte, sind allesamt schön. Das heißt, sie erreichen die äußerste Grenze an Schönheit. Allah sagte, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. Allahs sind die schönsten Namen. Sura 7, Vers 180. Dies, weil die Namen auf den besten unter den Benannten und die ehrenvollste Bedeutung hinweisen. Und diese ist Allah subhanahu wa ta'ala. Und weil sie vollkommene Eigenschaften umfassen, sie enthalten keinerlei Mangel, von welchem Gesichtspunkt auch immer, weder einen denkbar möglichen noch einen tatsächlichen. Beispiel, Al-Hayy, der Lebendige, ein Name des Allah subhanahu wa ta'ala, der vollkommenes Leben beinhaltet, also nicht nur Leben, sondern vollkommenes Leben beinhaltet, dem kein Nichtsein vorausging, denn wir leben auch, aber wir haben früher mal nicht existiert. Und das von keinem Untergang berührt wird. Lebendig sind wir werden aber sterben. Allah sagt, Tawakkal ala al-Hayy alladhi la yamut, vertraue auf den Lebendigen, der niemals sterben wird. Ein Leben, das für die Vollkommenheit der Eigenschaften nötig ist, vom Wissen und der Macht über das Hören und Sehen und dergleichen. Ein anderes Beispiel ist Al-Alim, der Allwissende, einer der Namen Allah subhanahu wa ta'ala. Wir haben es mit Allwissend übersetzt, aber denkt dran, normalerweise im Arabischen heißt es der Wissende. Und wir sagen jetzt Wissen, was weiß er? Weiß er alles oder nichts? Naja, also ist die Vollkommenheit alles, also weiß er alles. Das ist unsere Vorgehensweise, weil Allah hier von perfekten Namen und Eigenschaften gesprochen hat, subhanahu wa ta'ala. Wissen, tayyib. Was könnte man noch betrachten in Bezug auf das Wissen? Naja, wir haben Wissen, aber unser Wissen davon abgesehen, dass es nicht vollkommen ist, wir vergessen. Das heißt, unsere Informationen sind manchmal da, manchmal weg. Manchmal geht es ins Kurzzeitgedächtnis, manchmal geht es ins Langzeitgedächtnis. Aber bei Allah Azza wa Jal, Subhanahu wa Ta'ala, er weiß alles immer und vergisst nicht. وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيَا, der Herr vergisst nicht. Genauso unser Wissen, selbst wenn wir nicht vergessen würden, wir mussten es erlernen. Allah Subhanahu wa Ta'ala musste es nicht erlernen, er wusste schon immer alles, Subhanahu wa Ta'ala. Und so weiter und so fort, kann man viel über diese Sachen sprechen. Aber ein schöner Hinweis an dieser Stelle, sagt der Autor, die Schönheit der Namen Allahs aber befindet sich in jedem einzelnen Namen für sich, aber auch in der Vereinigung seiner Namen. Das heißt, wenn du einen Namen alleine erwähnst bei Allah, ist es ein schöner Name und perfekter Name in jeglicher Hinsicht. Aber gleichzeitig findest du im Koran al-Karim sehr oft, dass Allah subhanahu wa ta'ala den Namen nicht alleine erwähnt, sondern zwei Namen zusammen erwähnt. Richtig? Wallahu alimun hakim. Wallahu azizun hakim. Inna allaha kana sami'an basira. Und so weiter und so fort. Sehr oft werden zwei Namen miteinander erwähnt. Und jeder, der diese Ayat verinnerlicht, wird insha'Allah ta'ala dahinter kommen, welchen Sinn es hat, ausgerechnet diesen Namen mit diesem Namen zu verbinden. Das hängt natürlich sehr oft zusammen mit was? Mit dem Kontext. Mit dem Kontext. Beispiel, sagt der Autor hier, ist die Ayah La ilaha illa huwa al-azizul hakim. Ayah 6 in Surat Al-Imran. Im Koran finden sich sehr häufig Verbindungen, solche Verbindungen, Azizun Hakim, Al-Azizu Al-Hakim. Al-Aziz ist der Allmächtige und Al-Hakim ist der Allweise. Es gibt keinen Gott außer ihm, dem Allmächtigen und dem Allweisen. Im Koran kommt es sehr oft zu solchen Verbindungen, wobei jeder der beiden Bestandteile auf eine besondere Vollkommenheit hinweist, die er in sich schließt, wie die Macht, Al-Izza, in der Allmächtige, Al-Aziz, und die Weisheit, Al-Hikmah, in der Allweise, Al-Hakim, Al-Hikmah. Al-Hakim, Entschuldigung. Die Verbindung beider Namen aber bedeutet auf eine weitere Vollkommenheit hin, dass nämlich Allahs Macht mit seiner Weisheit verknüpft und verbunden ist, sodass seine Macht keinerlei Unterdrückung und Tyrannei darstellt, subhanahu wa ta'ala. Das war der vierte Grundsatz. Gehen wir über, liebe Geschwister, zum fünften Grundsatz, inshallah vor der Pause. Allah wird nicht durch eine reine Verneinung beschrieben. Darüber haben wir natürlich bereits gesprochen, über das meiste, was wir sagen, haben, aber wir möchten das heute, inshallah ta'ala, ein wenig nochmal wiederholen und zusammenfassen. Es gibt Eigenschaften, die Allah sich zugeschrieben hat, es gibt Eigenschaften, die Allah abgelehnt hat. Und das heißt, die er verneint hat oder sich abgeschrieben hat. Die Bestätigung und Verneinung hinsichtlich seiner Namen und Eigenschaften gilt sowohl allgemein als auch für jeden einzelnen Namen und jede einzelne Eigenschaft. Die zusammenfassende Bestätigung dient der Bestätigung des umfassenden Preises, Lobes, Ruhmes Allahs. Die einzelne Bestätigung gilt jedem Namen oder jeden Eigenschaft, jeder Eigenschaft, über die in Koran und Sunna berichtet wird. Die allgemeine Verneinung aber meint die Zurückweisung aller Arten von Mängeln und Schwächen, die seiner Vollkommenheit widersprechen. Die Negation, das heißt Allah etwas abzuschreiben, im Einzelnen bedeutet, dass Allah von jedem Einzelnen dieser Mängel und Schwächen frei ist. So ist er etwa frei davon, einen Sohn, einen Vater und Teilhaber zu haben oder dergleichen. Aber die Negation ist keine bloße Negation. Der Koran negiert eine Eigenschaft des Mangels nur dann, wenn dies auch eine Eigenschaft des Lobpreises und der Vollkommenheit umfasst. Es handelt sich darum um keine alleinige Negierung, wie viele irregeführte Gruppen meinen und wie wir an einigen Beispielen sehen werden. grundsätzlich, also ich sage das nochmal in einem, einem Satz, wenn Allah subhanahu wa ta'ala sich eine Eigenschaft abschreibt und sagt, diese Eigenschaft hat er nicht, dann schreiben wir ihm das vollkommene Gegenteil zu. Denn nur Allah eine Eigenschaft abzuschreiben, ist noch kein Lob für Allah subhanahu wa ta'ala. Nur wenn ich dir sage, du bist kein Analphabet zum Beispiel, dann ist es noch kein Lob für dich. Oder wenn ich sage, du bist nicht dumm, dann ist es auch kein Lob. Lob ist erst, wenn ich selbst intelligent. Okay? Und nach diesem Prinzip, wir glauben, Allah subhanahu wa ta'ala hat die vollkommenen Eigenschaften, und wenn es bei einer Sache gegenteilige Eigenschaften gibt, Leben und Tod, wie wir gesagt haben, Allah sagt über sich selbst, dass er nicht stirbt. Das Gegenteil vom Nichtsterben ist, dass er eben lebendig ist. Richtig? Aber das Gegenteil vom Sterben ist lebendig sein. Und deswegen, wenn er sich diese Eigenschaft abgeschrieben hat, dann gilt für ihn die gegenteilige Eigenschaft, aber in vollkommener Art und Weise. Der Koran selbst weist natürlich darauf hin. Welche Eigenschaften werden grundsätzlich verneint? Erstens, Eigenschaften, die Schwächen beinhalten. Schwächen, wie zum Beispiel Müdigkeit. Zweitens, Eigenschaften des Mangels an Vollkommenheit. Das heißt, du schreibst ihm zwar zu, dass er hören kann und sehen kann, aber du sagst, er kann fast alles hören, fast alles sehen. Okay? Dann ist ein Mangel an Vollkommenheit. Und eine dritte Form von negierten Eigenschaften wäre jede Eigenschaft eines Geschöpfes, das heißt die Gleichsetzung. Die Gleichsetzung oder der Vergleich mit den Geschöpfen Allah subhanahu wa ta'ala. Beispiel für den ersten Punkt, wir haben gesagt, die Schwäche. Ne? Oder Beispiel wäre zum Beispiel auch die Blindheit. Blindheit ist zweifellos an sich eine mangelhafte Erscheinung. Eine vollkommene Eigenschaft zu verringern, das heißt nicht an eine vollkommene Eigenschaft zu glauben, aber ihm schon die Eigenschaft zuzuschreiben, wäre, wir haben gesagt, mit dem Hören, mit dem Sehen oder auch Hören, egal. Wenn jemand sagt, Allah hört fast alles oder Allah sieht fast alles oder Allah kann fast alles, nicht alles, sondern fast alles, dann wäre das ein Mangel hinsichtlich seiner Vollkommenheit, subhanahu wa ta'ala. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah sagte, rahimahullah ta'ala, die reine Negation bedeutet reine Nicht-Existenz. Und reine Nicht-Existenz bedeutet, dass nichts ist. Und wenn nichts ist, dann sagt man auch, es ist nichts, es ist belanglos. Geschweige denn, dass es sich um Lobpreis oder um Vollkommenheit handeln würde. Das Nichtvorhandene und das Unmögliche werden durch reine Nicht-Existenz beschrieben. Das Nichtvorhandene und das Unmögliche aber werden nicht durch Lobpreis und Vollkommenheit beschrieben. So sagt er in Majmu' al-Fatawa im dritten Band 35. Deshalb drücken die verneinten Eigenschaften zweierlei aus. Erstens Negation einer bestimmten Eigenschaft. Und dies ist deutlich, wie etwa in den Worten Allahs, لا تأخذه سنة ولا نوم, ihn überkommt weder Schlummer noch Schlaf. Weder Schlummer noch Schlaf. Schlummer ist die Vorstufe des Schlafes. B. Die Bestätigung des vollkommenen Gegenteils in Bezug auf Allah, ja, dass er der Starke ist, zum Beispiel in diesem Zusammenhang. Und wir reden natürlich auch nur in dem Rahmen, was Allah Azza wa Jal erwähnt hat, subhanahu wa ta'ala. An dieser Stelle machen wir eine kurze Pause. Und dann machen wir weiter, inshallah, in ein paar Minuten. Barakallahu fikum. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Taslima kathira. Bismillah, alhamdulillah. Wa salatu wa salamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Taslima kathira. Wir machen nun weiter mit dem sechsten Grundsatz. Und zwar geht es jetzt hier um Ausdrücke aus denen sich Wahres oder auch Falsches ergeben kann, die im Buch Allahs und in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam überlieferten Eigenschaften sind Wahrheit, an die zu glauben Pflicht ist, selbst wenn wir dies nicht verstehen. Jene Eigenschaften aber, die manche Allah subhanahu wa ta'ala zuschreiben und die sich nicht in Koran und Sunna finden und über die Uneinigkeit besteht, weisen wir weder zurück, noch bestätigen wir sie, bis deutlich wird, was der Sprecher damit sagen möchte. So fragt man etwa denjenigen, der hinsichtlich Allahs die Richtung ablehnt. Was meinst du mit der Richtung? Also es gibt Leute, auf Arabisch Al-Jihah ist die Richtung. Manche Leute sagen, du darfst nicht sagen, dass Allah sich in einer bestimmten Richtung befindet. Und der verwendet jetzt diesen Begriff Richtung, auf Arabisch Jihah, und dieser Begriff Jihah kommt im Koran Karim nicht vor und auch in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht vor. Deswegen fragen wir ihn, wenn er solch einen Begriff verwendet, erst einmal, was meinst du mit diesem Begriff? Wenn du damit meinst, dass Allah sich innerhalb der Masse des Himmels befindet und der Himmel ihn einschließt, dann ist es nicht zulässig, dass du sagst, Allah befände sich in einer bestimmten Richtung. Das ist genau das Gleiche mit dem Ort. Wenn jemand sagt, Allah befindet sich an einem bestimmten, oder befindet sich nicht an einem bestimmten Ort. Wenn jemand also sagt, man darf nicht sagen, dass Allah sich an einem bestimmten Ort befindet, dann fragen wir ihn, was willst du damit sagen? Willst du damit sagen, dass Allah sich nicht innerhalb der Masse des Himmels befindet und der Himmel ihn einschließt? Dann sagen wir, dann ist nicht zulässig zu sagen, dass Allah sich an einem bestimmten Ort befindet. Zweifellos. Bleiben bei der Richtung jetzt zurück. Wenn du aber damit meinst, mit der Richtung, Allah befindet sich nicht in einer bestimmten Richtung, wenn du damit meinst, dass Allah sich nicht über seinem Himmel befindet, dann sagen wir, dann stimmt diese Aussage nicht, denn Allah befindet sich über seinen Himmel, subhanahu wa ta'ala. Oder umgekehrt, wenn er sagt, ich meine, oder wenn er umgekehrt also sagt, Allah befindet sich in einer bestimmten Richtung, man fragt ihn, was meinst du damit? Er sagt, er befindet sich über seinem Thron, dann sagen wir, der Inhalt deiner Aussage ist richtig. Der Inhalt deiner Aussage ist richtig, aber du solltest diese Aussage nicht verwenden, denn sie ist mehrdeutig. Sie kann richtig verstanden werden, aber auch falsch verstanden werden. Also dann bleib doch lieber bitte bei einer Aussage, die sich im Koran befindet, dann bist du auf dem richtigen Weg. Nehmen wir ein weiteres Beispiel. Die Mu'attila sagte folgendes: Gepriesen sei derjenige, der frei von jeglichen Teilen, Absichten und vorübergehenden Eigenschaften ist. Gepriesen sei der oder hoch erhaben sei Allah über Teile, Absichten und vorübergehende Eigenschaften. Teile ist die Frage, was meinen Sie damit? Kann sein, Sie meinen damit Sie meinen was Gutes damit, wie zum Beispiel, dass man nicht sagen darf, was Allah aus zusammengesetzten Teilen besteht, so wie wir aus zusammengesetzten Teilen bestehen, aus Knochen, Fleisch, Blut und so weiter. Wenn Sie das meinen, sagen wir, das, was ihr meint, ist korrekt. Wenn Sie aber mit Teilen meinen, dass man nicht sagen darf, Allah habe zwei Hände, zwei Augen, dann sagen wir, ist diese Aussage oder der Inhalt dieser Aussage nicht korrekt. Und so weiter und so fort. Das heißt also, oder anders ausgedrückt, wenn ihr meint mit den Sachen der Teile, mit den Teilen meint, dass man nicht Allah verkörperlichen darf, in dem Sinne, dass man nicht ihm diejenigen Eigenschaften im Koran zuschreiben darf, die er sich selbst zugeschrieben hat, die aber für uns als Körperteile gelten, dann sagen wir, liegt ihr falsch. Denn Allah selbst, subhanahu wa ta'ala, hat uns mitgeteilt, dass er Adam mit seinen beiden eigenen Händen erschaffen hat. Und was machen wir jetzt falsch, wenn wir an das glauben, was Allah uns mitgeteilt hat? Jemand könnte sagen, wer an die beiden Hände Allahs glaubt, so sind Hände Körperteile. Und deswegen musst du auch glauben, dass Allah einen Körper besitzt. Wie entgegnen wir ihm? Ja, also wir setzen Allah nicht mit der Geschöpfung gleich, richtig. Aber hat er einen Körper? Er hat uns von zwei Händen mitgeteilt und hat uns nichts über einen Körper gesagt. Also reden wir von zwei Händen und schweigen über den Körper. Das war's. Weil hätte er uns gesagt, dass er einen Körper hat, würden wir dann glauben. Deswegen manche zum Beispiel haben gesagt, man darf Allah nicht, subhanahu wa ta'ala, eine Gestalt zuschreiben. Dass er eine bestimmte Gestalt hat oder Form hat. Weil das gleicht den Menschen und so weiter. Das gleiche Spiel. Aber subhanallah, wir finden den Hadithen des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass Allah sehr wohl am Tag der Auferstehung eine Gestalt hat. Eine Sura hat. Auf Arabisch, ja. Und wir sagen auch hier wieder, wenn Allah das gesagt hat oder sein Prophet sallallahu alaihi wasallam, wie kannst du das verwerfen? Das ist doch keine Unterwerfung. Wo ist die Gehorsam? Wenn der Prophet was sagt, du glaubst nicht daran. Yani, dein Glauben musst du abhängig machen von dem, was der Prophet sagt, sallallahu alaihi wasallam, und nicht von dem, was du glaubst. Tayyib. Siebtens. Also das war der Grundsatz, was wir gerade gesagt haben, war der Grundsatz in Bezug auf Ausdrücke oder Eigenschaften oder wie auch immer. Dinge, die nicht Erwähnung finden im Koran oder in der Sunna, und dementsprechend schweigen wir darüber. Natürlich, wir schweigen darüber, sofern es nichts ist, was unter einen anderen Grundsatz fällt. Also wenn zum Beispiel es eine mangelhafte Erscheinung ist, eine Mangelerscheinung ist, dann natürlich Mangelerscheinungen schreiben wir Allah subhanahu wa ta'ala nicht zu. In keinster Weise, auch wenn sie nicht im Koran Karim nicht zugeschrieben werden. Okay? Das heißt also, machen wir ein Beispiel. Auf Anhieb fällt mir jetzt nicht ein Hadith oder eine besonders keine Ayah, wo drin steht, dass Allah keine Fehler macht. طيب, aber trotzdem glauben wir daran, dass Allah keine Fehler macht, weil es eine mangelhafte Erscheinung ist. طيب. Siebtens. Ursache für die Leugnung der Bedeutungen der Eigenschaften Allahs ist zuallererst die Überzeugung, darin läge eine Gleichsetzung mit dem Menschen. Wer das verstanden hat, kann gegen jeden, der Ta'wil macht, ankommen. Das heißt, Ursache für den Ta'til ist der Tamthil. Das ist die zusammenfassende Überschrift. Ursache für den Ta'til, dafür, dass man die Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala, die Bedeutungen der Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala leugnet. Wie kommt man überhaupt auf die Idee, das zu machen? Wieso sagt jemand, ich glaube an die Eigenschaft, aber nicht an die Bedeutung, die dieser Eigenschaft zugrunde liegt? Wie kommt er auf diese Idee? Antwort lautet, wegen Tamthil. Das heißt also, zusammengefasst diese Regel, er hat selbst Angst davor, Allah azza wa jal etwas zuzuschreiben, wodurch er Allah mit seinen Geschöpfen gleichsetzt. Deswegen sagt er, muss ich diese Bedeutung leugnen. Manche leugnen sie und manche leugnen sie und ersetzen sie durch eine andere Bedeutung. Ta'wil. Ta'til und dann Ta'wil. Schalten das sozusagen hintereinander, parallel. Und wir sagen ihnen, macht euch keine Sorgen. Erstens, alle Eigenschaften, die Allah sich zugeschrieben hat, daran befindet sich kein Tamthil. Auch wenn du sagst, dass du denkst, dass sich darin Tamthil befindet. Denn Allah hat schon gesagt, Laysa kamithlihi shay, nichts ist ihm gleich. Fertig. Und das gilt für sein Wesen und all seine Eigenschaften. Subhanahu wa ta'ala. Zweitens, wenn er Angst vor dem Tamthil hat, dann Ta'til macht und dann Ta'wil hinterher schaltet, das heißt, er leugnet die Bedeutung des Wortes, die Liebe zum Beispiel, er sagt, ich glaube nicht daran, dass Allah liebt, dann ist er jetzt Mu'attil. Wenn er jetzt aber die Bedeutung der Liebe ersetzt durch Belohnen, dann ist er Mu'awwil. Dann sagen wir, hat er jetzt sein Problem gelöst? Nein. Weil auch der Mensch kann belohnen, genauso wie Allah belohnt. Er hat sein Problem nur verlagert. Von der Liebe zum Belohnen. Und bei beidem hat er ein Problem. Ja. Bei beidem hat er ein Problem. Und deswegen ist es am besten und der einzige richtige Weg, dass man an die Eigenschaften Allahs so glaubt, wie Allah sie auch erwähnt hat, subhanahu wa ta'ala. Machen wir ein weiteres Beispiel, denn ihr wisst ja, je mehr Beispiele, desto deutlicher wird das. Denn letztendlich ist immer besser, wenn man viele Beispiele hört. Denn es kann ja sein, dass jemand von euch eines Tages konfrontiert wird mit dieser Thematik. Dann ist es einfacher, damit umzugehen, wenn man auch das konkrete Beispiel schon kennt, als nur die allgemeine Regel dazu. Beispiel, Allah subhanahu wa ta'ala steigt im letzten Drittel der Nacht hinab zum untersten Himmel und sagt, wer bittet mich, sodass ich sein Gebet erhöre? Wer ruft mich an, wer bittet mich, sodass ich ihm gebe, warum er mich bittet? Wer ruft mich an, sodass ich seinen Ruf erhöre? Und wer bittet mich um Verzeihung, sodass ich ihm um Verzeihung bitte? Wer wirklich an diesen Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam auf vollkommene Art und Weise glaubt, das ist derjenige natürlich, der den letzten Teil der Nacht nutzt, indem er betet, indem er Sahur macht, dabei Dua macht. Und die einen nutzen es mehr, die anderen nutzen es weniger. Die einen nutzen diese Zeit im letzten Teil der Nacht, zum Beispiel im Ramadan und außerhalb vom Ramadan nicht. Und die anderen nutzen es das ganze Jahr über und so weiter und so fort. Aber das natürlich müssen wir verstehen, das ist letztendlich das, was von dir verlangt ist, wenn du an diese Eigenschaften Allahs glauben möchtest. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Allah, der Segensreiche und Erhabe, steigt im letzten Drittel der Nacht zum untersten Himmel hinab und fragt, wer bittet mich, sodass ich ihm gebe? Wer ruft mich an, sodass ich seinen Anruf erhöre? Und wer bittet mich um Verzeihung, dass ich ihm verzeihe? Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt in einem anderen Hadith, dass Allah seine Hand bei Nacht ausstreckt, so dass derjenige, der am Tag gesündigt hat, ihm verzeiht. Und Allah subhanahu wa ta'ala streckt seine Hand, er streckt seine Hand bei Nacht aus, so dass derjenige, der tagsüber gesündigt hat, Allah ihm verzeiht. Und er streckt seine Hand am Tag aus, damit derjenige, der bei Nacht gesündigt hat, Allah um Verzeihung bitten kann. Alhamdulillah. Das heißt, Allah, 24 Stunden am Stück haben wir die Möglichkeit, uns ihm reuevoll zuzuwenden. Und wir brauchen nicht etwa zu einem Priester zu gehen und zu beichten oder Schuldscheine zu kaufen oder was auch immer. Ablassscheine kaufen oder was auch immer, was in der Geschichte früher gegeben hat. Ja? Alhamdulillah, dein Kontakt in unserer Religion ist direkt zu Allah. Und wer das verstanden hat aus dem Hadith, der hat verstanden, worum es eigentlich geht. Ja? Tayyib. Du hast jetzt diesen Hadith gehört darüber, dass Allah zum untersten Himmel im letzten Teil der Nacht, im letzten Drittel der Nacht hinabsteigt. Was ist die Angst jetzt von manchen Menschen? Welche Temthil-Angst haben sie jetzt? Dieses Hinabsteigen, das ist vergleichbar wie beim Menschen. Genau, sie stellen sich vor, da ist wie ein Mensch, der jetzt hier eine Leiter runtergeht und absteigt. Und er sagt, es kann ja nicht sein, Gott ist kein Mensch. Also sagt er jetzt leider, was ist der falsche Weg? Der falsche Weg ist zu sagen, ich glaube nicht das, was der Prophet gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam. Und was ist der richtige Weg? Das zu akzeptieren, was die Bedeutung ist, aber nicht zu vergleichen mit Schicksal. Genau. Das heißt, ich glaube sehr wohl, was der Prophet gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam, der hat es mir ja mitgeteilt, aber ich glaube nicht, dass es so ist, wie ich es mir vorstelle. Er steigt nicht so herab, wie ein Mensch herabsteigt. Er steigt nicht herab, wie ein Tier aus einer Leiter runtergeht. Er ist, subhanahu wa ta'ala, anders. Und auch seine Eigenschaften sind anders. Und von dir ist auch nicht verlangt worden, nach dem Wie zu fragen. Weil das kannst du dir eh nicht vorstellen. Es ist gar nicht verlangt worden. Was von dir verlangt worden ist, ist was? Dass du diesen Teil der Nacht nutzt. Okay? Dass du daran glaubst. Du stehst ganz anders im Gebet, wenn du weißt, dass Allah jetzt gerade im Moment, wo du jetzt gerade betest, in letzter Nacht, Allah sagt, bitte mich, ich vergebe dir. Und du sagst, Allah verzeih mir. Und du hast das Gefühl, Allah verzeiht dir in diesem Moment. Ich hoffe, was für eine Verbundenheit du fühlen musst mit deinem Herrn, subhanahu wa ta'ala. Das ist, worum es letztendlich geht. Das ist, was die Sahaba verstanden haben, wo Allah uns den Erfolg verleihen, auch unsere Gebete zu verrichten. Aber das geht natürlich nicht nur im letzten Teil der Nacht, damit die Faulen unter uns auch was davon haben. So sagt Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, dass Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نَصْفَيْنِ. Ich habe das Gebet zwischen mir und meinem Diener zweigeteilt. Und jedes Mal, das ist die Bedeutung, jedes Mal, wenn du einen Satz sagst, Allah subhanahu wa ta'ala antwortet. Und das gilt für jedes Salat, das du verrichtest. Wenn du sagst, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, alles noch mit Allah im Herrn der Welten, in dem Moment antwortet dir Allah subhanahu wa ta'ala und sagt, mein Diener hat mich gelobt. Und der erste Teil der Fatiha, wisst ihr, ist reine Lobpreisung Allahs. Und der zweite Teil der Fatiha ist ein Bittgebet zu Allah. Und die Mitte davon, und zwar Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in, definiert das Verhältnis zwischen dir und deinem Herrn, subhanahu wa ta'ala. Aber wie betet man, wenn man weiß, was Allah in diesem Moment sagt, wenn man weiß, dass Allah einen hört, wenn man weiß, dass Allah vor einem ist, während man gerade betet, dann ist es anders natürlich, als wenn man sich dieser Eigenschaften nicht bewusst ist von ihm, subhanahu wa ta'ala. Es gibt einen wichtigen Grundsatz in Bezug auf diese Thematik, denn wir haben ja mal angesprochen, die Sahaba radiallahu ta'ala anhum. Sie haben vom Propheten sallallahu alaihi wasallam bestimmte Ayat gehört, wo die Eigenschaften Allahs vorkommen. Und sie haben Hadithe gehört vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, wo er auf dem Mimbar steht, auf der Kanzel steht und über Allah spricht. Und dabei erwähnt er Eigenschaften von Allah und Namen. Und jetzt die folgende Frage. Wenn ein Muslim nicht an das glauben dürfte, wie der Prophet es einem mitgeteilt hat, das ist natürlich absolut absurd, aber stellen wir uns das vor, dann wäre es die Pflicht des Propheten gewesen, sallallahu alaihi wasallam, uns darauf hinzuweisen. Denn es gibt eine Regel, sie lautet, لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. Auf Deutsch, man darf keine Erklärung, man darf keine Klarstellung hinausschieben, wenn diese gerade jetzt notwendig ist. Du weißt, der Sohn so braucht jetzt deine Antwort in einem bestimmten Thema. Denn wenn er dein Wissen nicht bekommt, er wird was vielleicht Falsches machen. Dann du musst ihm jetzt im Moment erklären. Jemand muss beten. Dann muss er jetzt Wudu machen. Wenn er Wudu macht, muss er fragen. Und wenn du jetzt ihm dich weigerst, ihm zu erklären, wie der Wudu geht, sündigst du. Weil er braucht diese Information jetzt in diesem Moment. Ja? Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, diese Regel erklärt uns übrigens viele Meinungsverschiedenheiten unter den Fachgelehrten. Wenn die einen die eine Meinung vertreten, dann andere für eine andere Meinung. Denn dieser Grundsatz löst uns vieles auf. Das heißt, das ist natürlich, manche erwähnen den Grundsatz wortwörtlich, andere sagen es anders. Manche sagen, wäre es wirklich Pflicht, dann hätte der Prophet darauf hingewiesen. Wäre die Sache so gewesen, dann hätte der Prophet es in diesem Moment sallallahu alaihi wa sallam sagen müssen. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam spricht und sagt Eigenschaften über Allah und erklärt uns nicht in dem Moment, dass wir nicht daran glauben sollen, wie es da steht. Das heißt, er hat dann die Botschaft nicht überbracht. Hascha, Gott bewahre ihn davor, so etwas zu tun. Und gerade, liebe Geschwister, ich meine, wir reden hier nicht über, in Anführungsstrichen, nur über, wie man betet, wie man fastet. Wir reden hier über den Glaube über Allah. Das heißt also, das, worum es grundsätzlich geht. Wenn also der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns berichtet im Koran al-Karim, oder Allah im Koran berichtet, dass Allah sich nach der Erschaffung der sieben Himmel über den Thron erhoben hat. Wenn der Prophet uns nicht mitteilt, dass mit diesem sich erheben was anderes gemeint ist, wann soll jemand dann kommen und uns das mitteilen? Er ist doch der Überbringer der Botschaft. Auf wen warten wir nach Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Es gibt nach Muhammad sallallahu keinen Propheten mehr. Nachdem der Prophet gestorben ist sallallahu alaihi wasallam, ist die Zeit der Offenbarung beendet, fertig. Es gibt keinen Propheten mehr nach Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insofern, wann soll jemand kommen, der uns das mitteilt? Und gleichzeitig hat uns Allah im Koran gesagt, heute habe ich euch eure Religion vervollkommnet. Richtig? Also sie ist vollkommen. Und in der vollkommenen Religion befinden sich nicht diese Prinzipien der Asha'ira und der anderen Muta'awwila. Und dann auch, subhanallah, ein schöner Hinweis. Was ist denn, liebe Geschwister, der Gottesfurcht näher und dem Islam näher? Ich meine mit Islam hier der Unterwerfung. Welcher Muslim hat sich Allah mehr unterworfen? Derjenige, der sagt, mit der Liebe ist der Lohn gemeint und mit dem Herabsteigen ist ein Engel gemeint und mit dem Kommen am Tag der Aufstehung ist sein Befehl gemeint. Und mit dem Zorn ist seine Strafe gemeint. Und mit dem sich erheben ist das Einnehmen und Bemächtigen gemeint. Ist dieses Herz, das so etwas sagt, hat dieses Herz sich Allah mehr unterworfen? Oder eine Person, die sagt, ich glaube an die Sache genauso wie Allah sie gesagt hat. Subhanallah. Und das ist doch genau das, was von uns verlangt wird. Von uns ist doch verlangt worden, dass wir die Allahs Worte so nehmen, wie sie sind. Sami'na wa ata'na. Wir hören und gehorchen. Fertig. Sobald ein Mensch denkt, er ist schlauer als die Worte Allahs, schlauer als die Hadithe des Propheten sallallahu alaihi wasallam, und er denkt, dass er mit seinem Verstand alles logisch erklären kann, wie zum Beispiel Allah sagt im Koran, dass Schweinefleisch essen verboten ist. Wenn jemand jetzt kommt und sagt, Schweinefleisch essen ist nur deswegen verboten, weil das Tier unrein ist und so weiter und so fort. In dem Moment stellt er sich über die Offenbarung. Weil die Offenbarung hat das nicht gesagt. Das mag eine Weisheit sein, warum man kein Schweinefleisch essen darf. Kann sein. Aber stell dir mal vor, jemand sagt, nee, mein Schwein ist ganz gesund. Ich habe das regelmäßig geimpft. Und das wächst bei mir zu Hause auf. Und isst genau das gleiche Essen wie ich. Also, wenn es unrein ist, dann muss ich auch unrein sein. Okay? Und so weiter und so fort. Er sagt, ich habe ihm nur das beste Essen, besten, kostbarsten Leckereien zu essen gegeben, die ich auch immer mir selbst nur kaufe. Ja? Und ich habe es 5-mal pro Tag gebadet, so wie ich 5-mal pro Tag Wudu mache pro Tag. Und selbst wenn es Junub war, hat es auch eine Dusche bekommen. Okay? Stell dir mal vor, dann wäre nach diesem logischen Grundsatz das Schwein nicht mehr unrein. Wäre sauber. Aber dann, und in diesem Moment, zack, hast du dem Offenbarungstext widersprochen. Und deswegen, liebe Geschwister, wenn die Offenbarung etwas sagt, das Schwein ist Najis, dann ist es Najis, das heißt unrein, fertig. Und es bleibt auch so, bis Allah diese Worte wieder zurücknimmt. Und er wird sie nicht zurücknehmen, subhanahu wa ta'ala. Und wenn jemand sagt, ein Schwein ist verboten, weil es dreckiges ist und weil es ungesund ist, das sind Weisheiten, nennt man das. Weisheiten. Das ist aber nicht die Ursache, die Illa des Rechtsspruches. Das heißt, wir können nicht sagen, Genau das ist der Grund, warum Allah das Schwein verboten hat. Weil das hat er uns nicht mitgeteilt. Also kannst du auch nicht darüber reden. Und das ist das gleiche Prinzip. Ob wir über die Gesetze Allahs sprechen, oder ob wir über die Eigenschaften Allahs sprechen, oder ob wir über die Namen Allahs sprechen, du kannst auch nicht erklären, warum Allah von dir genau 5 Gebete will und nicht 6 und nicht 4. Die Anzahl hat Allah festgelegt. Und die Art und Weise deines Gebets hat Allah festgelegt. Und deswegen, derjenige, der sich Allah unterwirft, er betet Allah so an, wie Allah es von ihm verlangt hat. Und deswegen ist es sehr schön, wenn jemand zum Beispiel, wenn du mit jemandem redest, der kein Muslim ist, und du fragst ihn, ob er an Allah glaubt, er sagt, ja, ich glaube an Gott, und ich glaube, dass er alles erschaffen hat, und ich glaube an Leben nach dem Tod, und so weiter und so fort, dann fragst du ihn irgendwann mal Fragen, wenn du siehst, er glaubt wirklich an Gott. Er glaubt, denn es gibt ja auch nicht Muslime, die an Gott glauben, oder nicht? Ihr Glaube ist zwar nicht so vollkommen, logischerweise, aber sie glauben. Dann kannst du ihn irgendwann mal fragen, wenn er wirklich davon überzeugt ist, dass es Gott gibt, dann kannst du ihm fragen, bist du wirklich auch bereit, bist du jetzt nun bereit, nachdem du an Gott geglaubt hast und weißt, dass er der Herrscher des Universums ist und weißt, dass alles, was du hast, von ihm kommt und er auf ihn jede Gunsterweisung zurückzuführen ist und dass du ihm dankbar sein musst für jedes Geschenk, das er dir gegeben hat. Nachdem du die Sachen weißt, bist du bereit, deinen Herrn so anzubeten, wie er es von dir verlangt hat? Und das dankbare Herz kann niemals Nein sagen in diesem Moment. Kannst du deinem Herrn so dienen, wie er es will, oder möchtest du ihm dienen, wie du es willst? Das ist nicht Unterwerfung. Unterwerfung ist, wenn du ihm dienst, wie er es will, subhanahu wa ta'ala. Der 8. Grundsatz. Die Verse über die Eigenschaften Allahs gehören nicht zu den unklaren Stellen des Koran al-Karim. Ich fasse diese Teil so zusammen. Allah sagte sinngemäß im Koran al-Karim in Surat Al-Imran: Huwa alladhi anzala alayka al-kitab minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutashabihat. Übersetzt: Er ist Surat Al-Imran Vers 7. Allah ist es, der das Buch, den Koran, auf dich herabgesandt hat. Dazu gehören eindeutige Verse, sie sind der Kern des Buches, und andere mehrdeutige. Manche haben jetzt behauptet, dass die Verse des Koran über die Eigenschaften Allahs zu den mehrdeutigen Versen des Koran gehören. Und warum haben sie das gesagt? Naja, sie wollen einen bestimmten Glauben vertreten. Sie wollen ja sagen, Tafwid al-Ma'na. Tafwid al-Ma'na ist was? Dass wir sagen, Allahu A'lam. Wenn jemand fragt, was ist mit den Eigenschaften gemeint? Dann sagt er, ich weiß nicht. Nur Allah weiß es. Also er liest zum Beispiel, ich sage jetzt extra auf Deutsch, damit das auch versteht, wie seltsam sich das anhört. Ja, du liest auf Deutsch im Namen Allahs, des Alabamas Barmherzigen. Bismillahirrahmanirrahim. Und du fragst ihn, was heißt Ar-Rahman Ar-Rahim? Was heißt der Alabama des Barmherzigen? Er sagt dir, ich weiß nicht. Er sagt dir, in Arabischen ist es klar, aber ich weiß nicht, was Allah jetzt meinte, als er das auf Arabisch gesagt hat. Ja? Und Allah sagte nämlich über die mehrdeutigen Verse im Koran, وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. Niemand weiß ihre Deutung außer Allah. Oder niemand weiß ihre Erklärung außer Allah. Und sie haben gesagt, das gehört dazu. Und wir sagen, stopp, halt, Moment. Erstmal Beweis. Gibt's Beweis? Gibt's keinen? Okay, weiter. Wenn ihr das sagt, fragen wir, was meint ihr, welche Form des Tafwid, welche Form des Überlassens, meint ihr, dass die Bedeutungen Allah überlassen werden, sagen wir, stopp, daran glauben wir nicht, denn Allah hat den Koran auf Arabisch abgesandt. Und die arabischen Worte sind klar und deutlich und der Prophet und die Sahaba haben sehr wohl verstanden, was im Koran stand. Wenn ihr aber meint, mit Tafwid al-Kayfiyya, das heißt, die Art und Weise der Eigenschaft wird Allah überlassen, dann tatsächlich niemand kennt ihre Deutung, das heißt niemand kennt ihre wahre Beschaffenheit außer Allah subhanahu wa ta'ala. Der 9. Grundsatz. Der Vorrang der Offenbarung gegenüber dem Verstand in der Kenntnis der Namen und Eigenschaften. Dieser Grundsatz ist sehr einfach, aber sehr entscheidend. Wenn du einen scheinbaren Konflikt hast zwischen der Offenbarung und zwischen was? Zwischen deinem Verstand. Dann wisse, dass dein Verstand falsch liegt und fehlbar ist, aber der Koran liegt richtig und er ist unfehlbar, denn er kommt von Allah subhanahu wa ta'ala. Die Aufgabe des Verstandes ist es nur zu verstehen und die Aufgabe des Verstandes ist es nicht zu erklären, was Allah meinte, als er es sagte. Denn grundsätzlich, Allah meint das, was er sagt. Und sollte ein Beweis darauf hinweisen, dass er was anderes meinte, als dieser offensichtliche Ausdruck normalerweise hergibt, dann halten wir uns an den Beweis als eine Ausnahme. Aber grundsätzlich glauben wir an das, wie Allah es gesagt hat. Denn wenn wir uns die Ayat im Koran al-Karim verinnerlichen, wo es über den Glauben geht, dann finden wir häufig, liebe Geschwister, dass Allah subhanahu wa ta'ala, wenn es um den Glauben geht, einfach dir vorschreibt, was du zu glauben hast. Als würde er dir sagen, du möchtest ins Paradies? Okay, es gibt 6 Glaubenssäulen, du musst an diese 6 glauben. Glaub, dass es Engel gibt. Weil du kannst mit deinem Verstand niemals auf die Idee kommen, dass es Engel gibt. Glaub trotzdem da. Aber wieso? Einfach, weil er es dir vorgesagt hat. Er will sehen, glaubst du deinem Herrn? Bist du von ihm überzeugt, was er dir gesagt hat? Oder wirfst du ihm vor, dass er dich in die Irre führt? Oder wirfst du ihm sogar Lügen vor? Gott bewahre. Beispiel, Allah sagt, فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Wisse, Befehl, wisse, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Das wird dir vorgegeben. Denn du selbst willst es wissen. Gott im Sinne von jemand, der zu Recht angebetet wird, das wird dir vorgegeben. Allah Azza wa Jal, der alles weiß, der alles sehen kann, er weiß, dass es nirgendwo im Universum jemanden gibt, der Allah subhanahu wa ta'ala ähnelt. Und niemanden gibt, der es verdient, angebetet zu werden. Diese Information, die kriegst du vorgegeben, glaub daran, so wie sie ist. Allah sagte, اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ. Folge dem, was dir von deinem Herrn an Offenbarung eingegeben worden ist. La ilaha illahu, es gibt keinen Gott außer ihm, wa a'rid anil mushrikeen, und wende dich von den Polytheisten, von den Götzendienern ab. Auch den anderen Gesandten wurde die Sache vorgegeben zu glauben, was sie glauben sollen. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Und wir haben vor dir keinen Gesandten entsandt, dem wir nicht die Weisung eingegeben hätten, es gibt keinen Gott außer mir, so dient mir. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sollte folgende Worte sprechen. Es heißt im Koran, قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنْ اِهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي. Sag, wenn ich irre gehe, gehe ich nur zu meinem eigenen Nachteil irre. Und wenn ich recht geleitet bin, so ist es durch das, was mir mein Herr als Offenbarung eingibt. Und eben nicht durch das, was ich mit meinem Verstand erreicht habe. Und das ist nämlich Überheblichkeit. Jemand, der, Gott bewahre, denkt, dass er mit dem Verstand weiterkommt, als mit dem, was Allah ein reiner und heiliger Offenbarung uns gegeben hat. طيب. Zehntens, die Texte des Koran und der Sunna müssen ihrem äußeren, offensichtlichen Wortlaut gemäß angenommen werden, ohne Entstellung, besonders jene Texte, die die Eigenschaften betreffen. Also wir haben hier eine Vorgehensweise, sie lautet, grundsätzlich bist du verpflichtet, an das zu glauben, was Allah gesagt hat, genauso wie es da steht. Alle anderen Vorgehensweisen sind grundsätzlich falsch. Wenn einer also sagt, wir befinden uns heutzutage im 15. Jahrhundert oder nach christlicher Zeitrechnung im 21. Jahrhundert und deswegen sollten wir heute die Texte ein bisschen anders verstehen und anders interpretieren und uns nicht festhalten an dem Wortlaut, wie es da steht. Denn die Menschen haben sich weiterentwickelt und weiß nicht, welche satanistischen Aufrufe es noch auf dieser Welt gibt. Dann sagen wir, das alles ist zurückgebliebenes Zeug. Wir bleiben beim Offenbarungstext, denn solange wir uns am Koran halten, sind wir recht geleitet. Und sobald wir auch nur einen Schritt uns vom Koran entfernen, gehen wir gewaltig in die Irre und niemand wird uns helfen können am Tag der Auferstehung, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und wir werden ihn nicht als Helfer vorfinden, wenn wir uns von seinem Buch subhanahu wa ta'ala entfernt haben. Und das gilt, liebe Geschwister, für das gesamte Buch von A bis Z. Also sowohl über die Aqida-Aspekte, als auch über die Ibadah, als auch über die zwischenmenschlichen Handlungen, was Allah gesagt hat im Koran Karim, genauso glauben wir. Beispiel, Allah subhanahu wa ta'ala hat uns zu heiraten, drei Gruppen von Frauen erlaubt. Einmal die muslimische Frau, dann die christliche und die jüdische Frau. Das Volk der Schrift und die Muslime. Das hat Allah im Koran für halal erklärt. Wenn heutzutage jemand sagt, wir interpretieren den Koran um und sagen, man darf auch andere Frauen heiraten als diese drei Kategorien, dann ist er in die Irre gegangen und er wird vor Allah subhanahu wa ta'ala keinen Helfer finden. Ich mache euch ein Beispiel, wie wichtig es ist, sich an den äußeren Wortlaut zu halten. Machen wir zwei Beispiele, eins für die Aqida und eins für den Fiqh. Das Prinzip ist nämlich das gleiche. Und wer den Fehler bei der Aqida macht, wird ihn auch im Fiqh machen. Und wer es da richtig macht, macht es auch da richtig. Beispiel für Aqida, Allah sagt ja subhanahu wa ta'ala, inna anzalnahu fi laylatil qadr. Wir haben ihn, den Koran, in der Nacht, in der Qadr-Nacht, das ist eine der Nächte im Ramadan, wir haben ihn, den Koran, in der Qadr-Nacht herabgesandt. Jemand sagt jetzt, ich glaube daran, dass Allah ihn herabgesandt hat, und herabsenden ist nun einmal ein Vorgang von oben nach unten. Insofern ist Allah oben und wir sind unten. Denn das ist die offensichtliche Bedeutung der Worte. Eine zweite Person sagt, du darfst diese Sache nicht wortwörtlich nehmen, sondern gemeint ist, dass Allah den Koran dem Propheten sallallahu alaihi wasallam in der Qadr-Nacht offenbart hat. Wie Allahu Akbar. Jetzt mag sich das auf den ersten Anblick interessant anhören, ist aber vollkommen falsch, denn der Erste hält sich an den Wortlaut und hat somit ein Argument, und der Andere hält sich nicht an den Wortlaut und hat somit kein Argument. Der Erste braucht nichts beweisen. Derjenige, der sagt, ich halte mich an das, was da steht, der braucht keinen Beweis. Aber der Andere, der sagt, damit ist was anderes gemeint, sagt ihm, stopp, meinen Glauben nehme ich aus dem Koran. Kannst du mir beweisen, warum ich jetzt nicht an das glauben soll, was hier steht? Und schon wird das Gespräch zu Ende sein. Das vernünftige Gespräch wird diesen Moment zu Ende sein. Ein Beispiel aus dem Fiqh. Der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, über ihn ist überliefert worden, dass er einmal erbrochen hat und danach die Gebetswaschung durchgeführt hat. Also Wudu. Manche Gelehrte haben gesagt, dass man für das Erbrechen den Wudu vollziehen muss. Und andere haben gesagt, Wudu sprachlich gesehen bedeutet, sich waschen. Deswegen muss es nicht unbedingt sein, dass er eine Gebetswaschung vollzogen hat, sondern es kann auch sein, dass er sich einfach den Mund ausgespült hat. Oder es kann sein, dass er tatsächlich die Gebetswaschung vollzogen hat, aber nicht, weil er erbrochen hat, sondern weil er schon vorher irgendwie den Wudu verloren hat. Wir wollen ja jetzt keinen Fachunterricht machen, ja, aber derjenige, der gesagt hat, es kann sein, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch durch einen anderen Grund den Wudu verloren hat, wir sagen ihm, das kann sein, aber steht das im Text? Nein. Was steht im Text? Er hat erbrochen und daraufhin den Wudu vollzogen. Also ist die offensichtliche Bedeutung des Hadithes, dass das Erbrechen ein Grund dafür ist, den Wudu zu verlieren. Und deine Behauptung oder deine Vermutung, auf die können wir kein Urteil aufbauen, weil es kann sein, kann aber auch nicht sein. Und es steht ja nicht im Hadith. Und wenn wir diese Tür öffnen würden, es könnte sein, könnte sein, könnte sein, dann würde kein Hadith mehr standhalten vor diesen Aussagen. Und dann würdest du sozusagen vom rechten Weg abkommen, zweifellos. Ibn Qutayba rahimahullah ta'ala sagte, es ist unsere Pflicht hinsichtlich der Eigenschaften Allahs, dort Halt zu machen, wo auch er subhanahu wa ta'ala Halt gemacht hat, wo auch er sallallahu alaihi wasallam Halt gemacht hat und auch sein Herr subhanahu wa ta'ala Halt gemacht haben, und nichts von jeder Bedeutung des äußeren Wortlautes aufzugeben, die den Arabern bekannt ist und die sie ihm zuweisen und von all jenem anderen Abstand zu nehmen. Ihr kennt ja die Geschichte von Imam Malik rahimahullah, wo er gefragt worden ist, was ist mit der Aussage, der Alabama hat sich über den Thron erhoben gemeint? Wie hat er sich über den Thron erhoben? Dann sagte er, Al-Istiwa'u ghayru majhul, das heißt, was mit Istiwa gemeint ist, ist zweifellos bekannt. Was mit dem Istiwa gemeint ist, sagt er, ist nicht unbekannt, eine doppelte Verneinung, ist also bekannt. Und wenn es bekannt ist, dann hat er also sozusagen dieser Ayah die Bedeutung sehr wohl zugeschrieben. Aber was er Allah überlassen hat, ist die Art und Weise, die kennt nur Allah allein. Elfter Grundsatz, die Bedeutung des äußeren offensichtlichen Wortlautes des Offenbarungstextes ist uns einerseits bekannt und andererseits unbekannt. Und natürlich, das kennen wir schon, denn was uns davon bekannt ist, ist was? Die Bedeutung. Und was davon uns unbekannt ist, ist was? Al-Kayfiyya, die Art und Weise. Zwölftens, alle Eigenschaften Allahs sind Ausdruck der Vollkommenheit. Wir haben vorhin gesprochen über die Namen Allahs. Sie sind alle schönste Namen. Und hier reden wir über die, Vollkommenheit der Eigenschaften Allahs, subhanahu wa ta'ala. Das heißt, egal welche Eigenschaft erwähnt wird, sie weist keinerlei Mangel auf. Und der Beweis dafür ist, Allah sagte, وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى, Allah gebührt die höchste Eigenschaft. Und wir haben erklärt, dass Methal, falls Sie in die Arabisch sprechen, nicht nur Gleichnis bedeutet, sondern auch Eigenschaft. In einer anderen Ayah heißt es, وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى, er hat die höchste Eigenschaft in den Himmeln und auf der Erde, فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ. Dann gehen wir über zum 13. Grundsatz. Die Eigenschaften Allahs werden eingeteilt in zu bestätigende und zu negierende Eigenschaften. Also ganz einfach, wie wir gesagt haben, es gibt Eigenschaften, die Allah sich zugeschrieben hat, und es gibt Eigenschaften, über die Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, dass sie ihm nicht zustehen. Wie zum Beispiel hat der Prophet gesagt, sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yanam, das heißt, Allah wahrlich schläft nicht. Allah hat sich den Tod abgesprochen. Allah subhanahu wa ta'ala hat gesagt, dass er Wissen hat, dass er niemals vergisst, subhanahu wa ta'ala, und so weiter und so fort. Allah subhanahu wa ta'ala hat auch die Ungerechtigkeit sich abgesprochen. Ungerechtigkeit beinhaltet zwei Bedeutungen. Die eine Bedeutung von Ungerechtigkeit, also auf Arabisch Wulm, umfasst die, drückt, Ungerechtigkeit drückt auf der einen Seite einen Mangel aus und auf der anderen Seite die Überschreitung einer Grenze aus. Das heißt zum Beispiel, es ist eine Form von Wulm, eine Form von Ungerechtigkeit, wenn jemand einem anderen 100 Euro schuldet und ihm aber nur 70 gibt und die 30 einfach für sich behält. Andererseits tritt Wulm im Sinne der Überschreitung auf. Es ist auch eine Form von Wulm, wenn du Allah Azza wa Jal etwas zuschreibst, was du ihm nicht zuschreiben darfst. Beides. Wenn du ihm also eine Eigenschaft abschreibst, weniger als ihm zusteht, und eine Eigenschaft zuschreibst, mehr als ihm zusteht. Warum? Weil das etwas ist, was er sich nicht selbst zugeschrieben hat. Und sich für die Sprache interessiert, so findet er in Surat 8, Surat 18, Vers 33, Wulm im Sinne von Verringerung. Wulm im Sinne von Verringerung. Und auch kann er das finden in Surat Taha 20, 112. Dort kommt es also im Gegenteil vor, indem jemand etwas zugeschrieben wird, was ihm nicht zusteht. Wie zum Beispiel, du brauchst am Tag der Auferstehung keine Befürchtung haben. Weder, dass Allah dir manche deiner guten Taten nicht zuschreibt und nicht wiegen lässt. Und du brauchst auch keine Angst haben, dass Allah dir schlechte Taten anderer Leute zuschreibt. Das wäre Katastrophe. Aber Alhamdulillah, wir sind mit unserem Herrn als Gott zufrieden. Und Allah hat sich auch die Ungerechtigkeit selbst verboten, wie wir selbst mitbekommen haben. Dann, liebe Geschwister, kommen wir, inshallah ta'ala, zum 14. Grundsatz. Und zwar geht es um alles, was Allah sich zugeschrieben hat. Ich mache ein Beispiel. Allah sagte, subhanahu wa ta'ala, Abdullah. Das heißt, der Diener Allahs, richtig? Er sagte auch, subhanahu wa ta'ala, oder im Hadithen, Baytullah, das Haus Allahs. Er sagte auch, subhanahu wa ta'ala, also im Koran kommt es vor, Naqatallah, die Kamelstute Allahs, richtig? Diese Sachen sind anders, als wenn ich sage, Rahmatullah. Im Koran auch vor, Rahmatullahi wa barakatuhu wa alaikum ahlal bayt. Die Rahmatullah ist die Barmherzigkeit Allahs. Was ist der Unterschied prinzipiell zwischen Barmherzigkeit Allahs und Kamelstute Allahs? Also die Rahma bezieht sich auf Allah. In welchem Sinne? Ist eine Eigenschaft. Das heißt, sie wird ihm zugeschrieben als seine Eigenschaft. Aber die Kamelstute Allahs in Surat Shams wird Allah auch zugeschrieben. Aber als was? Als Eigenschaft? Nein. Als Eigentum, als dass er der Schöpfer davon ist. Richtig? Also deswegen ist die Frage jetzt, wie können wir das unterscheiden? Wie können wir das eine vom anderen unterscheiden? Wann ist es als Eigenschaft Allahs gemeint? Da könnte jemand auf die Idee kommen und sagen, Baytullah, die Kaaba, ist eine Eigenschaft Allahs. Könnte auch jemand auf die Idee kommen, irgendwie, sprachlich. Er sagt ja, wieso, da hast du es gemacht und da hast du es nicht gemacht. Tayyib, ein gefährlicheres Beispiel, Ruhullah, die Seele Allahs, wer ist Ruhullah? Isa, alayhi salatu wassalam. Das ist doch das Argument der Christen, die sagen, er ist Gott. Laut dem Koran, sagen sie. Ja? Und wir sagen, nein, Ruhullah ist, Kalimatullah, sagen sie auch, Kalimatullah ist Allahs Wort. Sie sagen, ihr Muslime, ihr glaubt doch, dass die Worte Allahs unerschaffen sind. Ja? Wie dem auch sei, das, was Allah zugeschrieben wird, darum geht es in diesem Kapitel. Und die Antwort hat, handelt es sich bei der Zuschreibung um etwas Eigenständiges, das heißt eine Individualität, dann wird damit etwas bezeichnet, das zur Gesamtheit des Erschaffenen gehört. Vielleicht die Kamelstute, das Kamelstute ist ein Individuum, etwas Eigenständiges, Existierendes. Diese Sache ist ein Geschöpf Allah subhanahu wa ta'ala. Aber wenn eine Eigenschaft erwähnt wird, eine Eigenschaft wird erwähnt, dann ist es eine Eigenschaft, die Allah subhanahu wa ta'ala zugeschrieben wird. Eine ist eine Individualität, das andere ist eine Eigenschaft. Und da haben wir diese Sachen alle, inshallah ta'ala, geklärt. Wer mehr erfahren möchte, kann dementsprechend mehr nachlesen. Wir kommen zum 15. Grundsatz. Der 15. Grundsatz lautet, die Namen Allahs sind auf keine bestimmte Zahl beschränkt. Es stimmt, der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, Allah hat 99 Namen, 100 weniger 1. Wer sie beherzigt, wird ins Paradies eingehen. Aber wer diesen Hadith genau verinnerlicht, versteht, dass Allah nicht gesagt hat, er hat nur 99. Er hat nicht gesagt, er hat nicht mehr als 99. Er hat 99. Und was ist mit diesen 99? Wer diese 99 auswendig kennt, wird ins Paradies eingehen. Das schließt aber nicht aus, dass er nicht mehr als 99 Namen hat. Und der Beweis ist ein Dua des Propheten sallallahu alaihi wasallam, in dem er sagte, sinngemäß, ich bitte dich, O Allah, ich bitte dich bei jeglichem Namen, mit dem du dich selbst benannt hast, oder den du einem deiner Geschöpfe gelehrt hast, oder den du in deinem Buch offenbart hast. Diese drei sind noch alle Namen, die die Geschöpfe mitbekommen haben. Oder von dem du allein in deinem Wissen um das verborgene Kenntnis besitzt. Also gibt es Namen, die nur Allah Azza wa Jalla alleine kennt, die er keinem Geschöpf mitgeteilt hat. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat uns mitgeteilt, dass am Tag der Auferstehung, wenn er die große Fürsprache einlegen will, wird er sich niederwerfen vor dem Throne Allahs subhanahu wa ta'ala. Und Allah Azza wa Jal wird ihm Lobsprüche, Allah wird ihm beibringen, wie er Allah Lob preisen soll, auf eine Art und Weise, auf die noch nie ein Geschöpf Allah vorher Lob preisen hat. Und vielleicht sind damit Namen gemeint. Und was sonst, ich meine, wie Lob preist du Allah Azza wa Jal, außer im Grund grundsätzlich durch seine Namen und seine Eigenschaften, subhanahu wa ta'ala. Deswegen, Allah hat mehr als 99 Namen, aber es gibt 99 davon, wer sie kennt, wird das Paradies betreten. Wir haben gesagt, natürlich gehört auch dazu, dass man auch danach handelt. 16. Die Namen Allahs sind allesamt Eigennamen und Beschreibungen, die auf ihre Bedeutung hinweisen und allesamt Beschreibungen des Lobpreises. Was soll hiermit gesagt sein? Wir haben gesagt, die Namen Allahs sind keine bloßen Eigennamen. Die Namen Allahs sind keine bloßen Eigennamen. Das heißt, beim Menschen, es kann sein, er heißt Abdullah, Diener Allahs, ist aber leider, was die Umsetzung angeht, kein Diener Allahs, weil er nicht betet, nicht fastet, weil er mit dem Islam, weil er vielleicht nicht mal Muslim ist. Und deswegen hat er zwar den Namen, aber er verdient ihn nicht hinsichtlich der Bedeutung. Bei Allah Azza ist nicht so. Wir glauben, dass jeder Name Allahs eine Bedeutung hat und diese Bedeutung steht Allah auch wirklich zu, subhanahu wa ta'ala. Die Mu'tazila hingegen, sie glauben nur an die Namen, ohne die Bedeutung zu bestätigen. 17. Manche der Namen Allahs weisen auf mehrere Eigenschaften hin. Unter den Namen Allahs finden sich auch solche, die auf mehr als eine Eigenschaft verweisen. Und ein solcher Name kann sich auch auf alle Eigenschaften erstrecken. Weist ein Name auf mehrere Merkmale hin, dann enthält er dreierlei. Erstens, die Bestätigung des jeweiligen Namens, zum Beispiel Al-Alim, der Allwissende. Zweitens, die Bestätigung der Eigenschaft, nämlich des Wissens, das ist das, was darin beinhaltet ist. Drittens, die Bestätigung des Grundsatzes, der daraus folgt, dass er nämlich über alle Dinge Kenntnis besitzt. Denn wir haben ja gesagt, wir glauben an die Namen auf vollkommene Art und Weise, also glaubt, weiß er auch alles, wenn wir es auf diesen Namen beziehen. Und an alle diese drei Aspekte muss zweifellos geglaubt werden. Der Glaube ist nicht vollkommen, bis man nicht an alle diese glaubt. Achtzehntens, aus der Eigenschaft einer beschriebenen Sache ergeben sich verschiedene Aspekte. Dazu gehören zwei Aspekte, die den Wortlaut betreffen. Und das soll natürlich, liebe Geschwister, zum Ausdruck bringen, auch wenn es ein bisschen kompliziert ist, aber es geht hier darum, dass wir wirklich glauben an das, was diese Eigenschaften bedeuten. Die zwei Aspekte, die den Wortlaut betreffen, sind einmal bestätigend und einmal verneinend. Das heißt, bestätigend meint, dass die Eigenschaft eine Aussage über den Gegenstand der Beschreibung macht, der durch diese Eigenschaft über sich berichtet. Also ganz einfach, wenn du hörst, Allah sagt über sich selbst, Hakim, Allweise, dann du glaubst, dass er auch wirklich Allweise ist. Das heißt, diese Aussage macht er über sich selbst. Verneinender Aspekt ist, dass diese Eigenschaft allen anderen abgeschrieben wird. Das gilt für die Eigenschaften Allahs so, weil du ja Allah subhanahu wa ta'ala, weil du ja Tawhid hast. Tawhid, du glaubst ja an Allah als den einen und einzigen und den einzigartigen. Allah ist einzigartig. Das heißt, wenn Allah eine Eigenschaft hat, dann hat nur er diese Eigenschaft. Kein anderer hat die Eigenschaft auf die gleiche Art und Weise wie er subhanahu wa ta'ala. Neunzehntens, die Gruppe der Eigenschaften ist umfassender als jene der Namen. Oder anders, die Gruppe der Eigenschaften ist viel mehr als die Gruppe der Namen. Und warum ist das so? Aus zweierlei Gründen. Erstens, weil jeder Name eine Eigenschaft beinhaltet, mindestens eine. Aber nicht jede Eigenschaft beinhaltet einen Namen. Also haben wir auf jeden Fall schon mal mehr Eigenschaften als Namen. Und zweitens, weil die Handlungen auch als Eigenschaften gewertet werden, beziehungsweise man kann daraus Sachen ableiten. Also wenn Allah Azza wa Jal jemanden, der es verdient, bestraft zu werden, verzeiht, dann weißt du, dass er barmherzig ist, subhanahu wa ta'ala. Das heißt, also aus der Handlung kannst du auch wieder eine Eigenschaft ableiten von ihm, subhanahu wa ta'ala. Zwanzigstens, die Namen können auf Wesen und Eigenschaften in Form der Übereinstimmung, des Einschlusses und der Notwendigkeit hinweisen. Die Namen können auf Wesen und Eigenschaften in Form der Übereinstimmung, des Einschlusses und der Notwendigkeit hinweisen. Diese Grundregel gehört zu den erhabensten und nützlichsten und erfordert Verstandeskraft. Gute Anleitung und lautere Absicht, sodass wir verstehen, auf welche Bedeutungen der Wortlaut hinweist. Wenn du die Bedeutung richtig verstehst, dann denke über jene Aspekte nach, die davon abhängig sind. Wenn du die Bedeutung eines Wortes wirklich verstanden hast, dann denke über die Aspekte nach, die davon abhängig sind und ohne sie nicht geschehen würden und was die Voraussetzungen dafür sind. Denk darüber nach, was daraus folgt und welche Abzweigungen sich daraus ergeben, was sich darauf gründet und mehr an derartigen Überlegungen und widme dich diesen Fragen mit Fleiß und Ausdauer, bis du ausreichende geistige Fähigkeit erlangt hast, dich in die genauen Bedeutungen zu vertiefen. Alles ein Hinweis darauf, dass wir eben nicht nur an das Wort glauben, sondern an die Bedeutungen und die Bedeutungen, die dieses Wort beinhaltet, wenn es verschiedene sind, und worauf sie hinweisen. Denn der Koran ist Wahrheit. Und die Wahrheit muss sich bestätigen. Und was von der Wahrheit abhängt, ist ebenfalls Wahrheit. Und was sich von ihr ableiten lässt, und was sich von ihr ableitet, ist Wahrheit. Und all dies ist ohne Zweifel Wahrheit. Beispiel. Ar-Rahman, Ar-Rahim, der Alabama, der Barmherzige, weist aufgrund des Wortlautes darauf hin, dass er durch Barmherzigkeit beschrieben wird und auf die Fülle seiner Barmherzigkeit, subhanahu wa ta'ala. Jetzt versuchen wir, diese drei Aspekte erwähnen, und zwar einmal die Entsprechung, der Einschluss und der notwendige Zusammenhang. Das sind drei Aspekte, die dieses Wort Ar-Rahman beinhalten. Entsprechung auf Arabisch, Mutabaqa, meint, dass ein Wortlaut auf alle Teile seiner Bedeutung und ihre Einzelheiten aufweist. Wir wenden das gleich auf das Beispiel an, aber nur erstmal die Definition. Nochmal, Entsprechung, Mutabaqa, bedeutet, dass ein Wortlaut, irgendein Begriff, auf alle Teile seiner Bedeutung und ihre Einzelheiten hinweist. Zweitens, Einschluss, Tadammun, meint, dass der Wortlaut auf einen Teil seiner Bedeutung hinweist. Drittens, Lazim, das notwendige Zusammenhang, meint, dass er auf etwas außerhalb des Wortlautes hinweist. So. Beispiel das Auto. Meint man damit das ganze Auto, angefangen von den Rädern über die Türen und so weiter, dann ist diese Bezeichnung eine Entsprechung, Mutabaqa. Das heißt, dieser Begriff in diesem Aspekt weist auf alle einzelnen Bestandteile dieses Autos hin. Meint man die Räder, dann weist der Wortlaut auf das hin, was in seiner Bedeutung eingeschlossen ist. Wenn man vom Auto redet, redet man automatisch von Reifen, oder nicht? Diese Beziehung nennt man eine Tadammun-Beziehung, das heißt eine einschließende Beziehung oder auf Arabisch eben Tadammun. Wenn wir aber jetzt von notwendigem Zusammenhang sprechen, was könnte ein notwendiger Zusammenhang sein? Dass dieses Auto, wie es da steht, einen Hersteller hat. Denn ohne Hersteller wäre dieses Auto nicht da gewesen. Der Schöpfer, Al-Khaliq, weist auf das Wesen Allahs hin und auf die Eigenschaft des Erschaffens. Das sind die Aspekte, die dieser Begriff beinhaltet. Vielleicht noch mehr, aber jetzt, angenommen, das wären jetzt alle, dann ist das Entsprechung, Mutabaqa. Wenn wir nur einen dieser beiden betrachten, dann ist das Verhältnis Tadammun, das heißt, eine beinhaltet, der Begriff Khaliq beinhaltet automatisch, dass es um ein Wesen geht. Es kann nicht sein, dass es hier jemand gibt, der diese Eigenschaft, diesen Namen hat, aber er ist nichts. Ein Name kann nur ein Wesen haben oder Eigenschaft kann nur ein Wesen haben. Wenn wir, welcher notwendige Zusammenhang könnten wir zusammen herstellen aus dem Namen Al-Khaliq? Wissen, Macht. Denn niemand kann etwas erschaffen, ohne zu wissen, wie es funktioniert. Und niemand kann etwas erschaffen, selbst wenn er Wissen hat, ohne dass er dazu fähig ist, es zu machen. Allah sagte, Allahu alladhi khalaqa sab'a samawat wa min al-ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru baynahunna lita'lamu anna allaha ala kulli shay'in qadir wa anna allaha qad ahata bi kulli shay'in ilma. Allah weist auf diesen notwendigen Zusammenhang dieser folgenden Aya wunderbar hin, Surah 65, Vers 12. Aber nur wenn man verinnerlicht, merkt man das, ja. Allah ist es, der 7 Himmel erschaffen hat und von der Erde gleich viel. Der Befehl Allahs kommt wahrhaftig zwischen ihnen herab, damit, لتعلم, damit ihr wisst, Allah hat dir das gesagt, dass er 7 Himmel erschaffen hat und 7 Erden erschaffen hat. Warum? Damit du weißt, dass Allah zu allem die Macht hat. Und dass Allah ja alles mit seinem Wissen umfasst. Bedeutet das nicht, dass das eine aus dem anderen Schluss folgert? Zweifellos. Allah sagt dir, aus der Schöpfung Himmel und Erde kannst du ableiten, dass er zu allem fähig ist, subhanahu wa ta'ala, und dass er alles weiß, subhanahu wa ta'ala. Das ist diese Beziehung, die notwendige, der notwendige Zusammenhang. Über die Synonymität der Namen Allahs, darüber haben wir schon gesprochen, deswegen lasse ich das an dieser Stelle aus, aber ein Teil des 20. Kapitels. Und der Autor hat noch hier erwähnt, in Bezug auf den Namen Ad-Dahr, die Ewigkeit, weil der Name Allahs Ad-Dahr, der Autor sagt, es ist kein Name Allahs. Also die Gelehrten sind unterschiedlicher Ansicht. Manche von ihnen sagen, der Name Allahs ist das Ad-Dahr, die Ewigkeit oder die Zeit, einer der Namen Allahs ist. Und wer heißt das, wie Ibn Hazm, rahimahullah ta'ala, und andere Gelehrte, wie der Autor sagt, es ist richtigerweise kein Name, und auch andere Gelehrte aus der heutigen Zeit und früher, haben gesagt, dass es kein Name Allahs ist in Wirklichkeit. Und das Problem, oder wieso sind die Gelehrten unterschiedlicher Meinung diesbezüglich? Na, weil Allah sagte, Entschuldigung, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte über Allah in einem Hadith Qudsi, dass Allah sagte, أنا الدهر أقلب الليل والنهار بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. Das heißt, wortwörtlich, ich bin الدهر. Der Befehl liegt in meiner Hand, ich wende die Nacht und den Tag. Und aber hier können wir darauf hinweisen, dass es hier eine, dass Allah uns selbst hier erklärt hat, was er damit meint, subhanahu wa ta'ala. Denn als er sagte, ana ad-dahr, meinte er, als er sagte, ana ad-dahr, oder ich bin die Zeit, ich bin die Ewigkeit, dann können wir das in Klammern hinzufügen und sagen, ich bin der Herrscher über die Zeit. Warum? Weil der letzte Teil des Hadithes darauf hinweist. Als er sagte, ana ad-dahr, biyadi al-amr, das heißt, ich bin ad-dahr, wortwörtlich, in meiner Hand ist alle Angelegenheit, ich wende die Tag und den Nacht. Ich wende den Tag und den Nacht. Der Tag und Nacht sind diese Zeit. Sind die Zeit. Und Allah wendet sie, also ist Allah derjenige, der wendet, und die Zeit ist etwas, was gewendet wird. Und das weist wieder darauf hin, dass eben das eine Sache ist und das andere eine andere Sache ist. Und das ist eine Form von Ta'wil, auf die der Hadith selbst wieder hinweist. Und wir haben gesagt, wenn der Hadith selbst darauf hinweist, ist es gar kein Problem. Außerdem sagen die Gelehrten, dass Ad-Dahr, wir haben doch gesagt, die Namen Allahs sind alle schöne Namen, die schönsten Namen. Schöne Namen bedeutet, dass sie schöne Bedeutungen beinhalten. Aber Ad-Dahr ist ein Eigenname, beziehungsweise ein, auf Arabisch sagt man, ism jamid. Das heißt, er ist nicht abgeleitet von einer Bedeutung. Und wenn er nicht abgeleitet von einer Bedeutung, wie kann man dann von Schönheit sprechen? Das ist also ein Widerspruch an sich. Wenn du sagst, es ist ein schöner Name, dann wo liegt die Schönheit in dem Namen, wenn du mir nicht diesen Namen hinsichtlich der Bedeutung erläutern kannst, weil er nicht abgeleitet ist von einer Bedeutung. Ism jamid auf Arabisch. Und deswegen, wie gesagt, hat der Gelehrte darauf hingewiesen, dass dieser keiner der Namen Allahs ist, subhanahu wa ta'ala. Aber wenn man sich wundert, ist es also kein Thema, wo sich über alle Gelehrte darüber einig sind. Da kommen wir zum 21. Grundsatz. Jene seiner Namen, die auf Eigenschaften hinweisen, sind die volltrefflichsten und vollkommensten ihrer Art. Also, wenn wir zum Beispiel sagen wollen, es gibt verschiedene Ausdrücke, um zu erklären, dass Allah das Universum erschaffen hat. Auf Arabisch könntest du sagen, er ist der Khaliq, der Erschaffer. Okay? Khaliq. Du kannst auch sagen, Al-Bari. Al-Bari ist auch ähnlich der Erschaffer. Manche Gelehrte sagen, er ist der Erschaffer. Die Bedeutung ist ähnlich, manche sagen etwas anderes, aber das Prinzip ist das gleiche. Du könntest aber auch sagen, As-Sani'. As-Sani' ist sozusagen der Hersteller. Okay? Und das ist natürlich eine Sache für die arabischen Linguisten. Das ist nicht für unser einer gedacht, ja. Ich meine, das heißt, diese Sache, welche Namen die schönsten Namen sind, das kann derjenige dir sagen, der die arabische Sprache sehr gut beherrscht und weiß, warum der Name Al-Bari und Al-Khaliq schöner geeignet ist und besser geeignet ist für Allah subhanahu wa ta'ala als As-Sani' oder etwas anderes. Was uns aber interessiert in diesem Zusammenhang ist, dass wenn wir Allah subhanahu wa ta'ala einen Namen zuschreiben wollen, aufgrund einer bestimmten Bedeutung, dann stehen uns viele Namen zur Verfügung, wie ich gerade eben erzählt habe. Und welche Namen davon stehen Allah zu? Und welche Namen hat Allah tatsächlich? Die schönsten aus dieser Kategorie. Die schönsten aus dieser Kategorie. Deswegen sei vorsichtig, wenn du über Allah sprichst. Kann sein, du sagst einen Namen, der richtig ist, in dem Sinne, dass die Bedeutung korrekt ist. Aber subhanallah al-azim, wir wollen nicht nur eine korrekte Bedeutung, wir wollen auch die schönsten Bedeutungen Allah zuschreiben, subhanahu wa ta'ala. Beispiel. Zu seinen Namen, die auf Eigenschaften der Wahrnehmung hinweisen, gehören zum Beispiel Al-Alim, der Allwissende. Al-Khabir, der Allkundige. Das sind ja Namen von Allah, zweifellos. Nicht etwa der Vernünftige, der Verstehende. Denn das wären auch Namen, die auf Wahrnehmung hinweisen. Aber der hat Allah sich nicht zugeschrieben. Weil die einen sind vollkommener als die anderen. Ebenso der Allhörende, As-Sami', Allsehende, Al-Basir und nicht der Hörer oder der Erkennende oder der Beobachter in einem anderen Sinne als Ar-Raqib. Denn Allah subhanahu wa ta'ala natürlich hat sich auch als den Namen Raqib, nicht, dass man das hier falsch versteht. Zu seinen Eigenschaften der Güte gehören der Wohltätige Al-Barr, der Barmherzige Al-Rahim, der Liebevolle Al-Wadud und nicht der Sanfte oder der Mitleidige oder dergleichen. Das Übersetzen hier an dieser Stelle ist ein Problem, sage ich ganz ehrlich. Weil es könnte sein, jemand sagt doch, der Sanfte ist doch Al-Halim. Deswegen, liebe Geschwister, verzeiht an dieser Stelle, die Übersetzung ist ein Problem. Aber hier müssen wir uns darauf verlassen, dass in der arabischen Sprache die von Allah subhanahu wa ta'ala erwähnten Namen die schönsten sind. Zweifellos. Deswegen lese ich trotzdem nur vor, dass wir nur eine Vorstellung haben, was damit gemeint ist. Ebenso Al-Ali, der Erhabene oder der Hohe, der Allgewaltige Al-Azim und nicht der Hochstehende oder der Vornehme. Genauso der Edle Al-Karim und nicht der Großmütige. Er ist der Schöpfer Al-Khaliq und nicht der Schöpfer der Khaliq und der Erschaffer Al-Bari und der Al-Musawwir, der Gestalter und nicht etwa der Machende oder der Herstellende oder der Former. Er ist Al-Afu, der Beseitiger aller Sünden, Al-Ghafur, der Allvergebende und nicht der zur Vergebung Bereite oder der die Sünden Verdeckende im Sinne von Satir. Ansonsten Sittir ist ja einer der Namen Allah subhanahu wa ta'ala. Ebenso verhält es sich mit den übrigen seiner Namen, die ihre vollkommenste und volltrefflichste Bedeutung zum Ausdruck bringen und die durch keine anderen Namen ersetzt werden können. Dies betrachtend sind seine Namen die besten Namen, sowie seine Eigenschaften die vollkommensten Eigenschaften sind, subhanahu wa ta'ala. Kommen wir zum 22. und letzten Grundsatz vor dem Nachwort. Grundsatz der Transitivität und der Intransitivität. Grundsatz der Transitivität und der Intransitivität. Verweist ein Name Allahs auf eine transitive Bedeutung, das heißt, wenn sich eine Bedeutung bezieht, nicht auf ihn alleine, sondern auch auf andere, auf sein Geschöpf. Verweist ein Name Allahs auf eine transitive Bedeutung, dann umfasst er dreierlei. Erstens, die Bestätigung des jeweiligen Namens, wie etwa Al-Alim, der Allwissende. Zweitens, die Bestätigung der ihm zugrunde liegenden Eigenschaft, in diesem Fall des Wissens. Drittens, die Bestätigung der Wirkung, die der jeweilige Name nach sich zieht, hier, dass er subhanahu wa ta'ala über alle Dinge Bescheid weiß. Und zweifellos, diese drei Aspekte gehören zum Glauben eines Muslims dazu. Was jedoch eine notwendige Beschreibung darstellt, verweist auf eine intransitive Bedeutung. Wie zum Beispiel der Lebendige, Al-Hayy, der Schamhafte, Al-Hayy, der Allmächtige, Al-Azim, der Majestätische, Al-Jalil. Denn der Lebendige ist der, der Leben besitzt und der schamhafte, der der Schamhaftigkeit besitzt. Das heißt, eine Eigenschaft, die auf ihn bezogen ist, subhanahu wa ta'ala. Der Lebendige gehört zu den abstrakten Eigenschaften. Wir haben bereits darauf hingewiesen, dass Eigenschaften entweder solche des Wesens oder des Tuns sind. Die Eigenschaften des Wesens sind jene, durch die Allah nicht aufgehört hat und nicht aufhören wird, beschrieben zu werden. Und es gibt davon zwei Arten, wie wir gesagt haben, die abstrakten und die konkreten. Unter den Eigenschaften finden sich auch solche, und dann die Eigenschaften des Handelns haben wir auch in zwei Teile geteilt. Einmal diejenigen, die auf eine Ursache zurückzuführen sind, und andere, die nicht auf eine Ursache zurückzuführen sind. Unter den Eigenschaften gibt es auch solche, die sowohl Eigenschaften des Tuns als auch des Wesens sind. So ist etwa die Rede eine Eigenschaft des Tuns, in Hinblick auf die einzelne Rede Allahs, in Hinblick auf ihren Ursprung aber eine Eigenschaft des Wesens, denn er, subhanahu wa ta'ala, hat nie aufgehört und wird nie aufhören zu sprechen. Er spricht, was er will, wann er will, und die Rede ist ebenso eine Eigenschaft des Tuns, weil die Rede zu seinen Taten gehört. An dieser Stelle sind wir mit dem 22. Grundsatz fertig. Nach dem Adhan wollen wir noch über das Nachwort kurz sprechen. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Wir möchten inshallah ta'ala zum letzten Kapitel, 38. Kapitel übergehen. Und zwar geht es um ein Nachwort. Und dieses Nachwort ist noch einmal, kann man sagen, die Zusammenfassung der Zusammenfassung. Und der Autor sagt, die Mühle der Eigenschaften Allahs dreht sich beständig um seine folgenden Worte. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. Nichts ist ihm gleich und er ist der Allhörende und Allsehende. Vers 42, Surah Shura, Vers 11. Surah 42, Vers 11. Es ist dieser Vers, um den all seine Eigenschaften kreisen und der die Aussagen der Mumathila und der Mu'attila zurückweist und diese und dies ist seine Erläuterung. Warum? Wenn wir diese Ayah verstanden haben, haben wir mit dem gesamten Thema, Alhamdulillah, kein Problem. Nichts ist ihm gleich. Laysa kamithlihi shay ist eine Negation und gehört somit zu den verneinten Eigenschaften und es soll dadurch seine Vollkommenheit bekräftigt werden. Das heißt, dass nichts in seiner Schöpfung seiner Vollkommenheit ähnelt und dies ist eine Entgegnung auf die Anhänger des Tamthil, die Allahs Eigenschaften mit jenen der Geschöpfe gleichsetzen. وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ und er ist der Allhörende und der Allsehende. Der Allhörende und der Allsehende bedeutet die Vollkommenheit seiner Eigenschaften durch die Zurückweisung jeden Vergleiches in Bezug auf das Hören und das Sehen. Das heißt, noch einmal, der erste Teil der Aya sagt dir, hör mir zu, egal um welche Aya es geht, in der eine Eigenschaft Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt wird. Pass auf, nichts gleicht mir, setze sie niemals mit mir gleich. Mit einem Geschöpf gleich. Und der zweite Teil der Ayah lautet, وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. Er ist der Allhörende, der Allsehende, als wollte er dir sagen, auch wenn keine Eigenschaft Allahs den Eigenschaften der Geschöpfe gleicht, trotzdem musst du mir das zuschreiben, was ich mir selbst zugeschrieben habe. Auch wenn du glaubst, dass Allah nicht so ist wie die Geschöpfe, musst du trotzdem sagen, dass er Sami' ist und Basir ist. Sami' ist, dass er allhörend ist oder dass er hören kann und Basir ist, dass er sehen kann. Subhanallah, wie Allah Azza wa Jal diese zwei entscheidenden Sachen, was ihm zugeschrieben wird, was er sagt und gleichzeitig dass er dir sagt, aber sei vorsichtig, setze diese Eigenschaft nicht gleich mit den Eigenschaften meiner Geschöpfe. Und deswegen erklärte Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, diesen Vers zur Achse, um die sich die Eigenschaften Allahs beständig drehen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Aufmerksamkeit und euch segnen für eure Anwesenheit. Und wir sind hiermit am Ende angekommen von dem Buch, was wir vorhatten durchzugehen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von uns annehmen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unseren Iman gestärkt haben. Ich hoffe, dass wir dadurch viele Unklarheiten beseitigt haben, dass diese Unterrichte ein starkes Argument sind gegen jeden, der eine Glaubensrichtung vertritt, die dem widerspricht, dem sich die Ahlus Sunnah al-Jama'ah verpflichtet hat. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir vergeben, was ich an falschen Dingen gesagt habe. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns alle, von uns allen annehmen, akzeptieren und uns segnen. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.